Ich werde mich heute weniger, wie soll ich sagen, in der expliziten Darstellung der kritischen Theorie oder eines Teilaspekts der kritischen Theorie versuchen, sondern werde, wenn man so will, wie man so schön sagt, immanent, nämlich in der Kritik am Gegenstand versuchen, so ein paar Punkte der kritischen Theorie zu entfalten, also wie da speziell das Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem oder von Einzelnen und Gesellschaft zu denken wäre, vielleicht am Rande auch noch streifen das Verhältnis von Gesellschaft und Natur. Das wird in meinem Artikel selber jetzt weniger eine Rolle spielen. Es drängt sich natürlich auf, wenn man gerade über den Poststrukturalismus redet. Also wenn es da von Ihrer Seite, eurer Seite Interesse gibt, können wir das natürlich nachher gerne in der Diskussion auch noch machen. Falls euch das in meinem Vortrag ein bisschen zu kurz kommt, wo ich mich auf andere Punkte so ein bisschen konzentriert habe. Also wie gesagt, es wird natürlich immanent dann sozusagen schon um eine Entwicklung auch einer Kritik, einer Gesellschaftskritik im Sinne der kritischen Theorie gehen, aber wie gesagt, eben versucht, sie zu entwickeln in der Auseinandersetzung mit dem Poststrukturalismus und mit dem, was ich so als die Widersprüchlichkeiten, Aporien und auch letzten Endes logischen Unmöglichkeiten des Poststrukturalismus bezeichnen würde. In seiner politischen Theologie postuliert Carl Schmitt eine prinzipielle Krise des Rechtsbegriffs. Diese Krise des Rechtsbegriffs, so Schmitt, so führt er aus in der politischen Theologie, bestünde darin, dass das Recht ein, Zitat, konkretes Faktum konkret, Zitat Ende, beurteilen müsse. Es könne diese konkrete Beurteilung eines konkreten Faktums aber nur mittels eines, Zitats, Maßstabs der Beurteilung tun, der in seiner generellen Allgemeinheit gegeben ist. Deswegen bedürfe es der Entscheidung, die jenes Moment der, Zitat, inhaltlichen Differenz ausgleicht. Also, weil es darum geht, einen konkreten Gegenstand oder einen konkreten Fall konkret zu beurteilen, man das aber nur mit einer allgemeinen Regel im Sinne einer Rechtsnorm tun könne. Deswegen, so Schmitts Formulierung an dieser Stelle, braucht es eben die Entscheidung, die jenes Moment inhaltlicher Differenz eben zwischen dem Allgemeinen und dem Konkreten ausgleicht. Er schreibt dann in dieser Schrift oder an dieser Stelle weiter, ich zitiere, von dem Inhalt der zugrunde liegenden Norm aus betrachtet, ist jenes konstitutive, spezifische Entscheidungsmoment etwas Neues und Fremdes. Die Entscheidung ist, normativ betrachtet, aus einem Nichts geboren. Die rechtliche Kraft der Dezision ist etwas anderes als das Resultat der Begründung. Und, ein paar Seiten vorher, in der Ausnahme, damit meint er der Ausnahme der Entscheidung, in dieser Ausnahme durchbricht die Kraft des wirklichen Lebens die Kruste einer in Wiederholung erstarrten Mechanik. Ende des Zitats. Schmitt kritisiert an dieser Stelle also den liberalen Rechtsbegriff, der davon ausgeht, dass das Besondere, in dem Fall eben der einzelne Fall, der rechtlich beurteilt werden soll, dem Allgemeinen, nämlich dem kodifizierten Recht mit seinen Rechtsnormen subsumierbar sei. Und zwar gewaltfrei und logisch subsumierbar sei. Dass also eine gewaltlose Vermittlung dieser beiden Momente existiere. Das wird hier kritisiert an dieser Stelle. Und darin trifft Schmitt natürlich auch etwas. So sehr Schmitt darin nämlich etwas trifft, den Punkt nämlich, dass eine solch gewaltlose Beziehung von Allgemeinem und Besonderem in der bestehenden Gesellschaft ja tatsächlich nicht existiert. Und dass sie existiert, ist eben eine der ideologischen Formen des Liberalismus, dass eben so eine gewaltlose Beziehung bestehe. Also er trifft das Richtige, dass solch eine gewaltlose Beziehung ja tatsächlich nicht existiert, dass die liberale Vorstellung von Recht als die gewaltabschaffende Verkehrsform eine ideologische Vorstellung darstellt, insofern die Gewalt im Recht immer nur aufgehoben und vermittelt ist. So sehr seine Kritik also am liberalen Rechtsstaat etwas trifft, so sehr zielt sie, und da wiederum müsste dann die Kritik an Schmitt einsetzen, wenn man so will, so sehr zielt sie auf die Verewigung eben jener Gewalt, von der er eben dem Recht, dem Liberalismus vorwirft, dass er sie aus der Welt definiere oder so täte, dass es sie nicht gäbe. Die Verewigung eben jener Gewalt im Sinne der Intronisierung von Willkür. Schmitt trägt den Widerspruch von Allgemeinen und Besonderen, den er wie soll man sagen, durchaus spürt oder von dem er spürt, dass der im Liberalismus eben keineswegs zufriedenstellend gelöst ist, beziehungsweise auch die Lösung eine erschlichene ist. Also er trägt diesen Widerspruch zwischen Allgemeinem und Besonderem nämlich nicht aus, er entfaltet ihn nicht, sondern er versucht ihm per Handstreich seiner Dezision, seiner Entscheidung nämlich zu entkommen. Jener Dezision nämlich, mit der er glaubt, das Besondere direkt und unmittelbar an die Hand zu bekommen. Schmidt fasst das liberale Recht als abstrakte Allgemeinheit, die der unmittelbaren Konkretheit des Lebens nicht gerecht werden kann. Deswegen sei die liberale Anwendung der Rechtsnorm durch die Entscheidung zu ersetzen und damit in weiterer Folge, das ist seine politische Konsequenz, der Rechtsstaat durch die akklamatorische Dezision, den durch die Willkür charakterisierten Unstaat also. Das ist die politische Konsequenz daraus, die ihn ja nicht ganz zufällig an die Seite der Nationalsozialisten getrieben hat. Was der Erkenntnis, wie soll man sagen, sozusagen die erkenntnistheoretische oder Erkenntnis, ja, die erkenntnistheoretische Moment oder Krux an dieser Sache ist, da ist sozusagen der Punkt der, dass er sagt, dass die Konkretheit der Situation, er nennt das ja auch das wirkliche Leben, das dadurch die Kruste breche, oder eben dieser konkrete Fall, der konkret zu beurteilen wäre, was das Recht eben nicht könne, oder halt eben nur sehr eingeschränkt könne. Diese Konkretheit sei die wirkliche Existenzweise, der ein abstrakter Allgemeinbegriff nicht angemessen sein könne, weswegen es ja genau dieser konkreten Entscheidung bedarf, um diese Lücke zu schließen und zu dieser konkreten Seinsweise vordringen zu können. Es gibt also so etwas wie eine ontologische Ordnung, das wirkliche Leben, in den Worten Schmidts an der zitierten Stelle, eine Ordnung, in die es strategisch über die Entscheidung, über die Dezession hineinzuspringen gelte. Diese Entscheidung wird als jenes Moment gefasst, in dem die Konkretheit des Daseins mit der notwendigen Allgemeinheit der Sprache verschweißt sei und die so den Ausgang aus der modernen, mechanischen, abstrakt allgemeinen Seinsordnung ermögliche, die für ihn eben der Liberalismus darstellt. Wir erinnern uns an dieses Zitat, die Kruste einer in Wiederholung erstarrten Mechanik, was natürlich seine Kritik an der Moderne ist, für die der Liberalismus ja auch nur eine Erscheinungsform ist. Die in den letzten Jahren, und jetzt komme ich zum Poststrukturalismus, die in den letzten Jahren immer stärker auf unmittelbare politische Mobilisierung zielende Fassung des Poststrukturalismus schließt direkt an diesen Schmidtschen Gedanken an. Was sich nicht zuletzt in der Revision des Begriffs des Politischen zeigt, der sich in den letzten Jahren, mittlerweile ist es auch schon eine Zeit lang her, ich habe gestern nachgesehen, also eines der Bücher, auf das ich ganz kurz jetzt eingehen werde, ist schon 2010 erschienen, also mittlerweile ist das auch schon 5, 6 Jahre her, aber sozusagen da gab es eben genauso eine Revision des Begriffs des Politischen. Um hier nur zwei Beispiele zu nennen, der von Ulrich Bröckling und Robert Feuster herausgegebene Sammelband, das politische Denken, dabei, also sozusagen nicht das politische Denken, sondern das politische Denken, politische großgeschrieben, Denken kleingeschrieben, also das politische im Sinne von Karl Schmidt, oder von Thomas Bedorf und Kurt Röckers, der herausgegebene Band, das Politische und die Politik, wären zwei so zentrale Bände, die in diesem Zusammenhang dieser Revision des Begriffs des Politischen da erschienen sind. Bei letzterem scheint schon im Titel auf, also bei dieser Unterscheidung zwischen das Politische und die Politik, worum es diesem Denken geht, um eben genau diese Aufspaltung von dem Politischen und der Politik, die darauf aufruhe. Wobei eben das Politische als das Feld oder der unhintergehbare Grund gefasst wird, auf dem sich dann die Politik erhebe oder auf dem die dann formulierbar wäre. Es wird gefasst, dieses Politische wird gefasst als das jeder Politik zugrunde liegende Feld, auf dem sich dann jede Politik erst erhebt. Und richtige Politik, so müsste man das Telos solcher Werke charakterisieren, sei schließlich die, welche es gelinge, diesem vorgeordneten Politischen gerecht zu werden, beziehungsweise seine spezifischen Dimensionen zur Geltung zu bringen. Weil, sozusagen, es wird kritisiert, Politik, die eben das prinzipiell Offene dieses Politischen zum Beispiel, wäre ein zum Beispiel quasi das, die nicht zur Geltung bringt, sondern das versucht abzuschließen in irgendwelchen metaphysischen Abschließungen und Ähnlichem. Also das wird kritisiert in diesen Büchern, das ist sozusagen dann dieses moderne, metaphysische, logozentrische Denken und Ähnliches. Also es wird dieser prinzipiellen Offenheit, dieser prinzipiellen Nichtabschließbarkeit des Politischen wird nicht gerecht, sozusagen wird in diesen Vorstellungen nicht gerecht und die werden dafür kritisiert. Also müsste man negativ schließen, dass natürlich eine Politik, die dem Politischen gerecht wird, eine ist, die diese Dimensionen zur Geltung bringt. Sie stellt in seiner Konstruktion die haarkleine Reproduktion des Schmidtschen Gedankens dar. Mögen sich auch einige der postmodernen Denker vorerst noch von diesem distanzieren, weil es ihnen wohl allzu peinlich sein dürfte, sich offen affirmativ auf den Kronjuristen des Dritten Reichs zu beziehen. Was man ihnen wohlwollend ja durchaus auch zugute rechnen könnte. Also dass sie diese Nähe zwar bemerken, aber sie ihnen offensichtlich in einer gewissen Art und Weise peinlich ist. Als Beispiel hierfür mag der geradezu theoretische Eiertanz dienen, könnte man das nennen, den Oliver Machert, der übrigens jetzt eine Professur in Wien erhält. Also es ist nicht so, dass das eine abseitige Theorie wäre oder sozusagen etwas, was in Nischen bloß blüht, sondern man erhält mit diesen Dingen Professuren. Und in seinem Buch Die politische Differenz führt er eben genauso einen Eiertanz, wie man das vielleicht polemisch sagen könnte, auf, um eben die Nähe zu Carl Schmitt wegzudefinieren oder sozusagen ins Positive zu wenden. Also mit der politischen Differenz spielt er einerseits vielleicht ganz kurz natürlich auf diese Differenz zwischen Politischem und Politik an, von der ich schon gesprochen habe. Andererseits natürlich spielt er damit auch an Heidegger und dessen Begriff der ontologischen Differenz an. Und er behauptet ja, oder er sagt ja auch affirmativ von sich selbst, dass er so etwas wie einen Links-Heideggerismus betreibe. Zurück allerdings zu Machert und Carl Schmitt. Also er wird eben versucht, die gefühlte Nähe zu Carl Schmitt auszutreiben, um die, wie er schreibt, die dissoziativen Operationen Schmidts, also der trennen würde, der teilen würde, in, wie er das nennt, schmidtianische Ansätze der Linken zu verwandeln. Diese bestünden darin, das Freund-Feind-Schema, das ja bekanntlich das Grundschema des Politischen bei Carl Schmitt ist, dieses Freund-Feind-Schema nicht gegen einen äußeren Feind zu wenden, sondern als, Zitat, Antagonismus innerhalb einer politischen Einheit auszutragen. Also sozusagen bei Carl Schmitt wäre das dissoziativ, weil da würde ein Feind im Äußeren festgemacht werden und um das ins Linke zu wenden, müsste man das sozusagen nur innerhalb der politischen Einheit austragen. Wer sich ein bisschen mit diesen politischen Theorien beschäftigt hat, wird hier natürlich den Einfluss von Chantal Mouffes radikaldemokratischen Überlegungen wiedererkennen, die ja auch mit einem auf links getrimmten Carl Schmitt den Mythos als mobilisierende Kraft für eine Massenpolitik retten möchte. Also sozusagen, das ist durchaus in der theoretischen Diskussion, sind das genau diese Positionen. Also Chantal Mouffe hat ja vor kurzem auch ein neues Buch veröffentlicht, hat dann auch einen Vortrag in Wien gehalten, zu dem auch sehr viele, also hat einen riesigen Anhang. Also es sind durchaus sehr zentrale, sehr wichtige Theorien und nicht irgendwie was Randständiges, über das wir da hier da sprechen. Einer, der solche Skrupel, also die Skrupel, dass er ein Problem damit hat, in die Nähe von solchen Denkern sich selber zu rücken, der solche Skrupel wohl nicht mehr kennt und der wohl, gut, in letzter Zeit ist es auch etwas ruhiger über ihn geworden, allerdings ist er jetzt ja bei dieser famosen Benjamin in Palestine Konferenz wieder aufgetaucht. Er war aber wohl einige Zeit neben Slavoj Žižek ja wohl der wirkmächtigste Vertreter des Begriffs des Politischen, Albert Hu nämlich. Dieser schreibt etwa in seinem Manifest für die Philosophie, ich zitiere: Die Wahrheitsverfahren unterscheiden sich von der Ansammlung von Wissen durch ihren ereignishaften Ursprung. Also dieses Ereignishafte ist zentral in dem Zusammenhang, da werde ich später noch darauf zurückzukommen. Also die Wahrheitsverfahren unterscheiden sich von der Ansammlung des Wissens, was quasi diese mechanische Wiederholung im Sinne Schmidts wäre, und stattdessen gibt es eben diesen ereignishaften Ursprung. Nur durch den könne man zur Wahrheit kommen und nicht zur bloßen Ansammlung von Wissen. Das Zitat geht weiter. Solange außerdem, was mit den Regeln der Verhältnisse der Dinge konform geht, nichts geschehen, kann es durchaus Wissen geben, also richtige Aussagen, angesammeltes Wissen. Es kann aber keine Wahrheit geben. Eine Wahrheit ist paradox, insofern sie zugleich eine Neuheit darstellt, also etwas Seltenes, Außergewöhnliches, und indem sie an das Sein selbst dessen rührt, wovon sie Wahrheit ist, also, und zum Unveränderlichsten gehört. Also das Paradoxik ist sozusagen einerseits stellt sie etwas Neues dar, andererseits gehört sie zum Unveränderlichsten, das ist das Paradox, das er da aufmacht oder zu fassen versucht, und zwar zum Unveränderlichsten zu dem, was ontologisch gesprochen den ursprünglichen Verhältnissen der Dinge am nächsten ist. Die Behandlung dieses Paradoxes erfordert lange Ausführungen. Deutlich wird aber schon, dass der Ursprung einer Wahrheit in den Bereich des Ereignisses fällt. Also wieder dieser Begriff des Ereignisses. Damit sich ein die Situation betreffendes Wahrheitsverfahren entfaltet, muss ein reines Ereignis die Situation supplementieren. Also in Zusatz dazu treten. Dieser Zusatz, dieses Supplement, ist aus den Ressourcen der Situation und dafür dann ihre Struktur, die allgemeingültige Sprache, die Terme und so weiter, also aus den Ressourcen der Situation ist sie weder benennbar noch vorstellbar. Er wird durch eine einzigartige Benennung eingeschrieben, indem ein zusätzlicher Signifikant ins Spiel gebracht wird. Die Wirkungen dieses ins Spiel gebrachten zusätzlichen Namens in der Situation stiften ein generisches Verfahren an und stellen die Spannung einer Situation der Wahrheit her. Zitat Ende. Also das war sozusagen so ein bisschen ein längeres Zitat. Also auch dieses Moment, es braucht, um die Wahrheit, damit sowas wie Wahrheit ins Sein treten kann, die eben mehr ist als die bloße Wiederholung von Wissen, die bloße rechenmaschinenmäßige Ansammlung von Wissen, braucht es dieses Ereignis, braucht es dieses Ursprüngliche, braucht es dieses Supplement dieses Ereignisses, der in diese Situation eingeschrieben werden muss, sagt er ja auch. Es ist also der Schmidtsche Ausnahmezustand, in dem durch die Entscheidung, die bei Badiou die einzigartige Benennung genannt wird, in dem eben dadurch ein zusätzlicher Signifikant ins Spiel gebracht wird. Dieser zusätzliche Signifikant ermögliche es, aus der dem konkreten Leben feindlichen, abstrakten Allgemeinheit des Wissens auszusteigen und in die Wahrheit der Situation einzutreten, beziehungsweise ihr zumindest sich zu nähern. Das ist ja auch der ewige Streit zwischen den poststrukturalistischen Denkern. Dann kann man diese Wahrheit erreichen oder entzieht sich die Wahrheit so, dass man ihr sich bestenfalls nähern kann. Dann werfen sie sich auch teilweise gegenseitig vor, dass der andere metaphysisch sei, weil er irgendwie diese Wahrheit erreicht habe oder doch zumindest behauptet, er hätte sie erreicht, sie sich aber doch eigentlich entziehe. Also das ist dieses, wenn man sich anschaut, poststrukturalistische Denker und wie die sich gegenseitig kritisieren, ist das im Prinzip immer so ein ewiges Hin und Her, das genau in solchen Punkten, also oder sozusagen genau sich um diese Fragestellung dreht. Also es geht darum, eben einen zusätzlichen Signifikanten in diese Situation einzubringen. Die subjektivistische Willkür, die in solcher Setzung steckt, hat schon Adorno kritisiert, als er angesichts von politischer bzw. positiver Theologie formuliert hat. Ich zitiere: Die ontologischen Bestrebungen versuchen aus der fortdauernden nominalistischen Situation unvermittelt in den Realismus, die an sich seiende Ideenwelt zu springen, die ihrerseits damit zum Produkt bloßer Subjektivität, sogenannter Entscheidung, nämlich Willkür gemacht wird. Zitat Ende. Also dann dieser Versuch, aus dem Allgemeinen ins Besondere zu springen, qua subjektiver Entscheidung, wobei das Besondere aber eben jetzt nicht das, sozusagen das rein Subjektive sein soll, sondern eigentlich das Seinsgemäße, das die eigentliche Objektivität, die aber quasi durch einen subjektiven Akt hineingesprungen werden soll. Adorno spricht an dieser Stelle das an, was ich vorher eben, oder auch jetzt in meinem kurzen Exkurs, schon in Bezug auf Schmidt ausgeführt habe. Den Widerspruch nämlich zwischen Allgemeinem und Besonderem, zwischen Objekt und Subjekt. Und dieser Widerspruch wird eben nicht ausgetragen, wird nicht entfaltet, sondern er soll eben handstreichartig gelöst werden, indem man einfach glaubt, aus ihm, sei es jetzt durch einzigartige Benennung, sei es durch Entscheidung, sei es durch Dezision, wie auch immer man das nennt, aber eben aus ihm herausspringen und in eine substanziellere Ordnung springen zu können. Dass das Problem damit nicht gelöst, beziehungsweise die propagierte Lösung nur erschlichen ist, dass also der Subjektivismus mit solch einer Konstruktion natürlich keineswegs überwunden ist, denke ich, liegt auf der Hand und zeigt sich paradigmatisch an Heidegger. Ich will jetzt gar nicht lange auf Heidegger eingehen, ich will es nur ganz kurz darstellen, um sozusagen kurz aufzuzeigen, mit was für einem um es mit Adorno zu sagen, philosophischen Taschenspielertrick da gearbeitet wird, um dieses subjektive Moment des Herausspringens quasi zu verstecken und zu tun und zu sagen, okay, das, also sozusagen diese subjektive Veranstaltung sei die Überwindung des Subjektivismus. Heidegger selbst hatte ja eine Art Unbehagen an der subjektivistischen Schlagseite seiner Frühschriften, etwa von Sein und Zeit, die er ja auch mit der berühmt-berüchtigten Kehre dann zu korrigieren glaubte, also diese subjektivistische Schlagseite. Was er darin allerdings gemacht hat, und darin besteht das, was ich gerade diesen philosophischen Taschenspielertrick genannt habe, ist, dass er den Subjektivismus in einem herbeikonstruierten, und zwar subjektiv herbeikonstruierten Objektivismus zum Verschwinden gebracht hat. Der späte Heidegger hat die Willkür der Entscheidung, die in Sein und Zeit ja durchaus auch vorkommt, also da gibt es Stellen, die man durchaus, die durchaus sehr an Carl Schmitts Fassung der Dezision erinnern, die hat er versteckt, und zwar indem er eben postuliert hat, dass es die ontologische, also diese wirkliche Ordnung, oder bei ihm heißt das natürlich Seinsordnung oder das Seins, dass es die sei, die eben dem Menschen die Entscheidung auferlege, also nicht der Mensch entscheide da, sondern das Sein entscheide oder erlege dem Menschen diese Entscheidung auf. Und deswegen, so seine Argumentation, sei es eben keine subjektive, sondern eine von der objektiven Verfasstheit des Seins verlangte. Und damit könne sie auch keine willkürliche sein, sondern müsse eine seinsgemäße sein. Um vielleicht nur einen einzigen ein Zitat zu bringen, das das sehr schön zeigt. Er schreibt in Platons Lehre von der Wahrheit, schreibt er, das Werfende im Entwerfen ist nicht der Mensch, sondern das Sein selbst, das den Menschen in die Existenz des Daseins als sein Wesen schickt. Zitat Ende. Also sozusagen, der Mensch entwirft sich zwar, aber eben nur, weil er vom Sein geworfen wird, also ist es eigentlich gar nicht selbst, also ist es eigentlich das Sein, das entwirft, also ist der Subjektivismus und die Metaphysik überwunden. So zumindest Heideggers Argumentation. Das Eintreffen dieses durch das Sein Geworfenen, das den Menschen in seine Wahrheit rufe, also dass ihm diese Entscheidung auferlegt oder in die Verantwortung stellt, das nennt auch Heidegger Ereignis. Also diesen Ereignisbegriff übernimmt Badiou auch von Heidegger. Es ist eben genau dieses Ereignis, von dem auch Badiou spricht. Mit diesem versucht er, seine subjektivistische Entscheidung gegen die abstrakte Allgemeinheit des Wissens als eine von einer höchsten und außersubjektiven Autorität verfügte Notwendigkeit der Wahrheit zu verkünden. Also auch beim Badiou ist es ja so, also der Einzelne muss zwar diesen zusätzlichen Signifikanten irgendwie ins Spiel bringen, das tut er aber natürlich nicht subjektiv, sondern das tut er, weil ihn objektiv geradezu offenbarungsgleich das Sein da überkommen hat. Also im Prinzip ist dieser zusätzliche Signifikant auch gar nicht seiner, den bringt er eben da ins Spiel, weil er sozusagen durch diese vorgeordnete Ordnung dazu gebracht werde. Das ist auch der Grund für die Paulus-Rezeption von Badiou oder auch für seine Faszination natürlich vom Paulus-Buch. Paulus' Damaskus-Erlebnis ist für ihn das Paradebeispiel, wie durch ein chaotisches Erlebnis eine Wahrheitsproduktion in Gang gesetzt wurde. Also klassisch natürlich die paulinische Situation, aus dem Saulus wird der Paulus durch den, ja, letzten Endes den Blitz vom Himmel, der ihn da streift. Doch nicht nur Badiou, der ja ein ganz bewusst und ganz explizit politischer Denker ist und auch sein will, sondern auch ein sich nicht der Politik verschrieben habender oder doch zumindest nicht so stark und wenn dann eigentlich erst in seinen, eigentlich ganz wenig. Es gibt zwar diesen einen Aufsatz, den er dann mit Habermas gemeinsam anlässlich des Irakkriegs geschrieben hat, aber es gibt jetzt nicht sehr viel unmittelbar politische Schriften oder unmittelbar politische Aussagen von Derrida, also der hat sich keineswegs als so ein unmittelbar politischer Denker verstanden, wie das ja Badiou oder Žižek tun. Aber auch Derrida kennt diese grundsätzliche Entscheidung. Insofern sie auch, wie ich sagen würde, den Kern genau dieser postmodernen oder poststrukturalistischen Philosophie ausmacht, den grundlegenden Widerspruch nämlich, den sie permanent auszutreiben trachtet. Dieser Widerspruch ist, um ihn nochmal von einer anderen Seite zu beleuchten, dass sie eben ein Subjekt anspricht, welches sie davon zu überzeugen trachtet, dass es eine bloße Illusion sei, die es zu überwinden gelte, genauer, die sich eigentlich selbst zu überwinden habe. Die Postmoderne will also mit dem Subjekt hinter das Subjekt zurück und stellt damit einen Versuch dar, wie Adorno das schon für Heidegger konstatiert hat, ich zitiere, Freiheit aus Freiheit zu negieren. Also wir sind wieder bei dem Problem, das wir vorher schon hatten, es sind Subjekte, die qua subjektiver Entscheidung den Subjektivismus hinter sich lassen sollen. Also Freiheit aus Freiheit zu negieren, wie Adorno schon angesichts der Fundamentalontologie konstatiert hat. Der allzu, schreibt er weiter, der allzu handgreifliche Widersinn, transsubjektive Verbindlichkeit, einem Akt setzender Subjektivität zu überantworten, dieser allzu handgreifliche Widersinn kann nur durch die dogmatische Gewalt tautologischer Setzung niedergeworfen oder glattgebügelt werden. Und der Ausweg aus der Situation ist eben jenes postulierte Ereignis, das offenbarungs- bzw. schicksalsgleich über den Einzelnen komme, wie der Blitz über den Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Das, was im Gang der poststrukturalistischen Darstellung erwiesen werden sollte, nämlich die Vorgängigkeit dieser Entität, also da gibt es verschiedene Begriffe, nehmen wir vielleicht den natürlich bekanntesten oder zentralsten, die Vorgängigkeit der absoluten Differenz, nämlich die diese absolute Konkretheit garantieren würde, die das Einzelne eben, die es eben verunmöglicht, dieses Einzelne in ein allgemeines, oder beziehungsweise verunmöglicht, das Einzelne in ein allgemeines einzuschreiben, beziehungsweise es darin zu erkennen, es ihm darin Gewalt antut. Also diese Vorgängigkeit der Differenz, die ja so absolut sein soll, dass Derrida dafür ja ein eigenes Kunstwort erfindet, weil Differenz ist ja sozusagen ist ja ein Wort, das er erfindet, um die Differenz an sich selbst, die Differenz als sich selbst genügsames Prinzip einzuführen. Deswegen schreibt er es ja auch, sozusagen führt er da ja auch dieses neue Wort ein, um es eben von den Differenzen im klassischen Sinne zu unterscheiden, die eben die Differenzen von etwas Gleichen sind, aber das will er ja damit nicht sagen, sondern er will ja die Differenz als solche unmittelbar in die Hand zu bekommen. Diese Vorstellung oder diese Vorgängigkeit, die da behauptet wird, stellt sich als ein stets schon Gesetztes dar, als eben eine Veranstaltung des setzenden Subjektes. Darin allerdings erweist sich die behauptete Überwindung der Moderne oder doch zumindest die angestrebte und behauptete Überwindung der Moderne und ihres Logozentrismus ihrerseits als eine Prima Philosophia, und zwar als jene Prima Philosophia, die ja da immer der Moderne vorgeworfen wird, und das wird auch durchaus offen ausgesprochen. So schreibt etwa Wolfgang Welsch in seinem Buch Unsere Postmoderne Moderne, ich zitiere, folgt man dieser Bewegung der Differenz und Dissemination, ein anderer derridaischer Begriff, so erkennt man, dass sie gerade nicht eine Bewegung des Entzugs von Sinn, sondern die Weise seiner Konstitution ist. Sinn gibt es nur durch diese Bewegung der Differenz. Die Differenz ist ursprünglich und unhintergehbar. Bei Derrida sind die postmodernen Grundphänomene Pluralität und Differenz wirklich als Grundphänomene gefasst. Zitat Ende. Allerdings müsste man hier, denke ich, mit der Kritik einsetzen, bloß das, wenn man so will, moderne Prinzip Einheit durch das postmoderne Prinzip Differenz zu ersetzen, dass dies wohl nicht die Lösung der Widersprüchlichkeit herrschaftlich vermittelten Denkens ist, das liegt, denke ich, auf der Hand. Genau da müsste auch eine an der kritischen Theorie orientierte Kritik einsetzen. Ganz im Gegenteil, also es ist sozusagen nicht nur die Lösung der Widersprüchlichkeit, sondern es perpetuiert diese Widersprüchlichkeit. Und zwar, wie ich sagen würde, auch noch auf einer höheren Stufe, indem nämlich das vorgängige Prinzip aufgrund seiner postulierten absoluten Differenz jeder rationalen oder diskursiven Bestimmung entzogen ist, und das soll es ja eben sein, als diese absolute Differenz an sich selbst, dadurch ist dann ein völlig verrätseltes und damit völlig veräußerlichtes Grundprinzip. Es ist jeder sprachlichen und damit auch jeder denkerischen und jeder logischen Befassung entzogen, und damit weit autoritärer als die bekämpften logozentrischen Prinzipien, die genau in ihrem Logozentrismus, der natürlich auch im Sinne einer kritischen Theorie oder einer Idealismuskritik natürlich durchaus auch zu kritisieren wäre, aber sozusagen gerade in dem Anspruch des Logozentrismus, in dem Anspruch auf logische Konstitution, auf immanente Logik, stets noch der Kritik zumindest zugänglich bleiben und darin auch der Kritik an Grundprinzipien schlechthin, der Kritik an der Prima Philosophia schlechthin. Eben weil das, was sie von sich behaupten, weil man ihnen eben nachweisen kann, dass sie das nicht leisten und weil man ihnen durchaus auch nachweisen kann, dass sie das notwendigerweise nicht leisten können. Also sozusagen auch eine, sozusagen diese Kritik an den Grundprinzipien, an den spezifischen Grundprinzipien durchaus zu einer Kritik der Prima Philosophia schlechthin werden kann, aufgrund des, auch des logischen Anspruchs dieser Grundprinzipien. Wird allerdings das absolut andere der Rationalität zum Grundprinzip par excellence erklärt, dann bleibt nur die Möglichkeit, dies hinzunehmen oder sich eben als der Differenz nicht gewachsener Logozentrist bloßzustellen. In kritischer Absicht, logische Widersprüche an einem Prinzip aufzuzeigen, dessen innerstes Konstituenz der Widerspruch ist, kann nicht verfangen, zumindest wenn man es ganz sozusagen in der logischen Konsequenz ans Ende denkt. Das Denken der Differenz hat sich solcher Art gegen Kritik abgedichtet. Wie soll man auch etwas kritisieren, das schicksalsgleich über den Einzelnen kommt und über das dieser Einzelne nichts vermag, dass er so Schicksal ergeben, wie wagemutig bloß anzunehmen hat. Was bei Badiou das Paulus-Erlebnis ist, ist bei Derrida der, wie er es nennt, absolute Exzess der Differenz, der den Einzelnen in den Wahnsinn zu stürzen droht. Und das ist bei ihm affirmativ gemeint. Also sozusagen, es gibt ja im poststrukturalistischen Denken, vor allem in den Frühschriften, eine sehr große Faszination, könnte man sagen, für den Wahnsinn, und der eben genau damit zu tun hat, weil eben der Wahnsinn als das andere der Rationalität gesehen wird, als das sozusagen, was die Rückseite ist und dann doch aber zumindest auch aus diesem Logozentrismus herausführen könnte. Dazu werde ich auch noch ein bisschen was sagen gleich. Also es geht um diesen absoluten Exzess der Differenz. Der Einzelne ist als bloßer Effekt dieser Differenz oder dieses Exzesses gedacht. Jede Vorstellung eines subjektiven Vermögens über das vorgeordnete, über diese vorgeordnete Entität wird als eine logozentristische oder logozentrische Illusion denunziert. Um jetzt ein relativ beliebiges, also da könnte man viele Zitate anführen, um eines zu bringen von Derrida, ich zitiere, wir übernehmen Verantwortung in der Situation der Heteronomie, im aktiv-passiven Gehorsam gegenüber dem Gesetz des anderen. Das bedeutet, dass die Entscheidung, und wir können Verantwortung nicht ohne Entscheidung denken, nichts Aktives ist. Zitat Ende. Also auch hier wieder diese Figur, es gibt einerseits die Entscheidung zum anderen des also sozusagen zum anderen des Logozentrismus, dies ist aber nichts Aktives, sondern wird eben durch die Differenzen, durch diesen Exzess gestiftet. Die herbeigeführte Krise, die da eben durch diesen Exzess herbeigeführt wird und auch herbeigeführt werden soll, sei also gleichzeitig auch die Entscheidung oder der Einschnitt. Die Wahl, ob man die illusorische Sicherheit der Moderne oder das Risiko der Dekonstruktion wähle. Der Einzelne habe zu entscheiden zwischen, Zitat Derrida, dem Weg des Logos oder dem Labyrinth, dem Palindrom, in dem der Logos sich verliert. Die Souveränität, die man erlange, wenn man die Entscheidung für das Labyrinth und gegen den Logos treffe, ist jene, die man erlangt, so schreibt er weiter, wenn man, Zitat, im Opfer des Sinns das absolute Wagnis des Todes auf sich nimmt. Wenn man sich selbst im Dransetzen des Lebens aufs Spiel setzt. Also hier sozusagen diese Faszination für den Wahnsinn, weil der eben diese Rückseite darstelle und man damit eben den Tod des Logos und des Logozentrismus herbeiführe. So führt Derrida in seinem Hegel-Aufsatz von der beschränkten zur allgemeinen Ökonomie aus und er schreibt in diesem Aufsatz weiter, Zitat, die Destruktion des Diskurses ist überdies keine einfache Neutralisierung in der Art der Ausstreichung, sie vermehrt die Wörter und reißt sie in den Abgrund einer endlosen und grundlosen Substitution, deren einzige Regel die souveräne Behauptung des dem Sinn enthobenen Spiels ist. Sie ist kein Rückhalt und keine Zurücknahme, nicht das unendliche Raunen einer blanken Rede, die die Spuren des klassischen Diskurses auslöschte, sondern eine Art von Zeichenpotlatsch, der die Wörter in der fröhlichen Affirmation des Todes verbrennt, aufzehrt und verschwendet. Ein Opfer und eine Herausforderung. Zitat Ende. Also das ist als der Weg gedacht, aus dem Logozentrismus quasi herauszukommen sei, indem man eben den Sinn opfert und in so einem absoluten Zeichenpotlatsch quasi der Differenz den Sinn zum Opfer bringt, könnte man sagen. Es sei die Kraft, sich der Gefahr des Nichts und dieses absoluten Überstiegs auszusetzen, und also eben der Differenz standzuhalten. Und gegen die Moderne und ihren Logozentrismus soll eben genau dann die Entscheidung zum Exzess der Differenz gesetzt werden, der allerdings von der Differenz selber kommt. Die diesem Gedanken folgende Philosophie ist notwendig eine Theorie reiner Immanenz, eine Theorie, in der letzten Endes nichts Neues hinzutreten kann. Die Differenz ist gedacht als eine selbstbezügliche Bewegung, die alles aus sich hervorbringt, indem sie, Zitat aus der Heidegger-Schrift von Derrida, indem sie, Zitat, von sich wegstrebt, um zu sich selbst zurückkehren zu können, die sich selbst zustrebt, um von sich wegstreben zu können. Zitat Ende. Also mit dieser Differenz, die von sich wegstrebt, um dann wieder zu sich zurückzukommen, die zu sich zurückkommt, um wieder von sich wegzugehen, also ja, mit dieser ist bereits alles gesetzt und eine Entwicklung prinzipiell negiert, weil immer schon alles da ist. Dementsprechend kann sich dann auch jede Fragestellung nur noch um die Opposition von Eigentlichkeit oder Seinsvergessenheit oder postmodern gewendet von Dekonstruktion oder Logozentrismus drehen. Ein Zitat aus dem wahrscheinlich klassischen Aufsatz, die Differenz eben, in dem das erste Mal, der Begriff glaube ich nicht zum ersten Mal auftaucht, aber das erste Mal bei Derrida wirklich auseinandergelegt wird. Dort schreibt er, ich zitiere, nach den Forderungen der klassischen Begrifflichkeit würde man sagen, dass Differenz, damit meint er diese, sein Kunstwort, die konstituierende, produzierende und originäre Kausalität bezeichnet, also sie ist die konstituierende, die produzierende, die originäre Kausalität, diese Differenz, diese absolute Differenz. Sie bezeichnet den Prozess von Spaltung und Teilung, dessen konstituierte, also hervorgebrachte Produkte oder Wirkungen die Differenz wären. Und damit meint er die Differenz im Sinne von dem, was man klassisch unter Unterschieden versteht. Also das ist sozusagen auch so ein Sprachspiel, das man beim Lesen, auch jetzt mal abgesehen von meinem grottenschlechten Französisch, nicht versteht, sondern erst beim Lesen sieht, weil Differenz ja mit A, also diese Differenz im Sinne der Redas ja mit A geschrieben wird und die Differenz im Sinne der klassischen Unterscheidungen eben mit E. Also die ist die konstituierende, produzierende und originäre Kausalität, würde man sie in Formen der klassischen Begrifflichkeit bezeichnen. Bloß weil man einen Buchstaben ändert, wird sie laut der Logik offensichtlich dann zu etwas ganz anderem und zur Überwindung dieses metaphysischen Prinzips, so zumindest die Vorstellung. Andererseits würde ich sagen, wenn man sich das näher anschaut, originäre Kausalität und Wirkungen, Constituents und Constitutum, Produzierendes und Produkt, hier ist alles, also in diesem kleinen Zitat, ist alles in einer Konstellation versammelt, wie sie genau eine prima Philosophia, also eine Ursprungsphilosophie ausmacht. Derrida macht es ihn noch so anstrengend, und aus dem Ursprung einen Ursprung des Ursprungs machen, der ursprünglicher als der Ursprung sei, wie er an einer Stelle schreibt, oder, und da sieht man, wie sehr das letzten Endes auch gar nicht durchargumentiert werden kann, sondern eben auf genau solche Sprachspiele angewiesen ist, diese Philosophie, weil er sie an anderer Stelle nennt er das, diesen Ursprung des Ursprungs, der ursprünglicher als der Ursprung sei, nennt er an anderer Stelle das Vorur-Ursprüngliche. Also es muss sich ständig überboten werden, um dann behauptet zu werden, in dieser Überbietung würde man in etwas ganz anderes als einen Ursprung kommen, der eben mit dem modernen, metaphysischen Ursprung überhaupt nichts zu tun habe, sondern ein ganz neues Denken ermögliche. Also so sehr er sich da auch bemüht und dieses Sprachspiel hin und her wälzt, er wird das Erste nicht los, von dem aus er denkt. Auch ein völlig entsubstantialisiertes und völlig verrätseltes Gründungsprinzip ist und bleibt ein Gründungsprinzip, mag es noch so oft das Gegenteil von sich behaupten. So viel also auch zur immer wieder aufgestellten Behauptung, Derrida sei jedes Eigentlichkeits- und Ursprungsdenken völlig fremd. Ja, er behauptet das und sozusagen auch seine Adepten behaupten das. Seine Theorie, sieht man sie sich genauer an, gibt das allerdings nicht her, diese Behauptung, so würde ich sagen. Der Einzelne sei also qua Exzess, wie Derrida in seiner Karl-Schmidt-Schrift schreibt, also man sieht, er hat ein Buch über Heidegger geschrieben, hat ein Buch über Karl-Schmidt geschrieben, also auch da gibt's natürlich durchaus auch von diesen Denkern selber diese Nähe, also das ist jetzt nichts, was jetzt nur von mir konstruiert würde, sondern die beschäftigen sich ja schon ständig auch mit Schmidt, Heidegger und ähnlichen Theoretikern. Also der Einzelne sei einem Heimsuchungseffekt ausgesetzt, ob er sich nun dessen bewusst ist oder nicht. Es sei von der Differenz immer schon in die Verantwortung gestellt und nichts könne diese Heimsuchung unterbinden. Dementsprechend sei er bloßer Effekt dieser gespenstischen Heimsuchung, die ihn konstituiere. Und das ist ja auch der Witz, sozusagen, womit Derridas Marx-Rezeption beginnt, also sozusagen mit diesem Gespenst, und dann nimmt er auch noch diesen ersten Satz aus dem Kommunistischen Manifest her, dass ein Gespenst in Europa umgehe, aber er interpretiert natürlich das Gespenst im Sinne von diesem Gespenstischen, das da umgehe an den einzelnen Heimsuche. Also sozusagen müsste man auch, denke ich, ja, wäre eine sehr lohnenswerte Arbeit mal auf sich zu nehmen, auch seine Marx-Rezeption vor diesem Hintergrund mal wirklich auch systematisch sich mal ein bisschen anzuschauen und wahrscheinlich auseinanderzunehmen. Viel bliebe da wahrscheinlich im Marxischen Sinne nicht übrig. Also es gibt eben diese gespenstische Heimsuche, die den Einzelnen konstituiere. Der Einzelne müsse eben diesen Überstieg der undekonstruierbaren Differenz über das bloß Existierende, das bloß Seiende erkennen. Er müsse sich von diesem Überstieg ansprechen lassen, um so dem Genüge zu tun, was Derrida die, Zitat, Offenheit des Daseins für sein eigenstes, sein eigentliches Sein können nennt. Also auch da wieder eigentliches und eigentlichstes Sein. Also von diesem Vokabular sind Derridas Schriften voll. Man fragt sich, wie sozusagen Argumente laufen können, dass Eigentlichkeit und Ursprung Begrifflichkeiten sind, die ihm völlig fremd wären. In aller Regel in Verteidigungen wird das dann ja auch immer nur behauptet. Und ich glaube, es hat auch seinen Grund, weil es sehr schwer fallen würde, das an den Schriften selber darzulegen, dass ihm diese Begrifflichkeiten oder diese Dinge wirklich so fremd wären, wie immer behauptet wird, weil ja das poststrukturalistische, postmoderne Denken gerade der Überwindung der Ursprungsphilosophie sein möchte und auch von sich behauptet, das zu sein. Also der Einzelne müsse die Ausgeliefertheit an diese Differenz, die immer schon tätig ist, als seine eigene und innerste Möglichkeit erkennen und sich zur Heimstatt dieser Ansprache machen, um aus den Illusionen des Logozentrismus herauszufinden. Solche Art wird, um auch nochmal auf das Verhältnis von klassischer oder moderner Metaphysik und poststrukturalistischem Denken zu kommen, solche Art wird das Verhältnis von Einzelnen und metaphysischer Idee, das die Ideologen der Differenz doch zu kritisieren beanspruchen, völlig auf den unkritischen Kopf gestellt. Die Kategorien des Subjekts und seiner Vernunft werden gänzlich abhängig gemacht von vorgängigen Identitäten, die allerdings nicht menschlich seien, und zwar in gar keiner Weise, noch nicht mal in der Weise der Logizität oder ähnlichem, der Diskursivität, oder dass es sowas wie einen Sprachcharakter dieser Ideen gebe oder ähnliches, sondern die seien eben nicht menschlich, sondern vielmehr reduzieren den natürlichen Menschen völlig in sich und bringen ihn aus sich hervor. Die stiftende und begründende Differenz ist verstanden als und damit komme ich zu einer anderen Theoretikerin, mit der ich mich jetzt ein bisschen beschäftigen möchte, nämlich zu Judith Butler, die das ganz ähnlich fasst. Also die ist gefasst als eine, wie sie schreibt, oder diese Anrufung durch diesen anderen oder dieses andere, durch dieses Vorgängige, sei eine, Zitat, Tat, die gewissermaßen jedem Täter vorausgeht, wie Butler in Paraphrasierung eines Gedankens von Friedrich Nietzsche formuliert. Am deutlichsten, was sie damit meint, wird dieser Sachverhalt vielleicht dort, wo Butler selbst sich der kritischen Theorie am nächsten wähnt, in ihren Adorno-Vorlesungen nämlich, die unter dem Titel Zur Kritik der ethischen Gewalt dann als Buch veröffentlicht wurden. Unter scheinbarem Bezug auf Adorno schreibt sie dort, ich zitiere, mit dem Inhumanen lässt sich auch die Art und Weise bezeichnen, wie gesellschaftliche Kräfte in uns sich einnisten und es uns unmöglich machen, uns selbst in Begriffen des freien Willens zu definieren. Schließlich bezeichnet das Inhumane die Art und Weise, in der die soziale Welt so auf uns übergreift, dass wir um uns selbst gar nicht mehr wissen können. Zitat Ende. Jetzt mag das natürlich auf den ersten Blick mal an durchaus an das erinnern, was man die Adornosche Fetischkritik nennen könnte. Bei Adorno sind ähnlich geartete Formulierungen im Anschluss an die Marxische Wert- und Fetischtheorie ja jedoch kritisch gemeint. Kritisch in dem Sinne, dass qua Kritik zumindest aufgeschlüsselt, also zumindest theoretisch aufgeschlüsselt, wenn schon damit nicht gleichzeitig praktisch aus der Welt geschafft wird, aber doch zumindest theoretisch aufgeschlüsselt wird, wie diese spezifische Bewusstlosigkeit, die Butler da ja durchaus auch anspricht oder beschreibt, wie diese spezifische Bewusstlosigkeit der über das Kapital vermittelten Gesellschaft zu durchbrechen wäre. Während also bei Adorno solche Formulierungen, dass eben das Soziale es dem Einzelnen so gegenübertritt, dass er sich in ihm nicht wiedererkennt, dass es quasi als ein vorgeordnetes gesellschaftliches Ganzes erscheint und ähnliches. Also während solche Formulierungen bei Adorno von der Kritik des Bestehenden ja überhaupt gar nicht zu trennen sind, während das eben sozusagen von diesem kritischen Moment gar nicht zu trennen ist, gerinnen sie bei Butler, und das ist auch die Krux des Ganzen, sie gerinnen bei ihr nämlich zur positiven Beschreibung, zur affirmativen Bestimmung, nämlich der, wie sie das nennt, vorontologischen und damit nicht dekonstruierbaren und auch nicht aufhebbaren, nicht abschaffbaren, Zitat, Unfreiheit im Herzen unserer Beziehungen. Also das ist jetzt nicht etwas, was sie kritisiert, wo sie sagt, dann daran müsse man Einsicht gewinnen und über das Einsicht gewinnen ließe sich das vielleicht ändern, sondern es ist eine sozusagen Beschreibung, die man mal so hinnehmen müsse, es sei einfach so, könnte man vereinfacht sagen. Diese Unfreiheit im Herzen unserer Beziehungen können wir nicht entkommen, und in ihrer weiteren Ausführung sagt sie, also wir können ja nicht nur nicht entkommen, sondern wir sollen es auch gar nicht tun, wir sollen es auch gar nicht versuchen, weil wir uns dann nämlich gewalttätig an ihr vergehen würden, wir würden sie leugnen, wir würden so tun, als ob wir über sie etwas vermöchten. Genau, das ist aber sozusagen das Inhumane, das den Menschen konstitutiv ausmache. Aus ihrer Bestimmung des Inhumanen leitet sie dann die Folgerung einer Dekonstruktion des Menschlichen ab oder auch eine, wie sie es nennt, Ethik der Entmenschlichung. Und diese Ethik der Entmenschlichung ist also eine gefasst, die eben diese konstitutive Unfreiheit im Herzen unserer Beziehung als eine solche annimmt, versucht ihr gerecht zu werden, versucht sozusagen mit ihr zu, ja, wie man sagen könnte, mit ihr zu arbeiten, das Beste draus zu machen, könnte man vielleicht so sagen, aber eben nicht der Illusion verfällt, man könnte das vielleicht irgendwie aufheben. Also in ihren unmittelbar politischen Schriften, also etwa in den, also in ihren Interviews zu 9/11 und ähnlichem, kommt das Ganze dann in der politischen Konsequenz in so Sätzen wie, dass Gewalt nun mal zum Leben dazugehöre und auch nicht aufhebbar sei, sie müsse ihr irgendwie bewältigbar gemacht werden und ähnliches. Also es geht darum sozusagen, dass diese Unfreiheit im Herzen unserer Beziehung, die eben aus diesem Inhumanen, aus dieser unaufhebbaren Sozialität käme, nicht überwunden werden könne, sondern ja, im besten Falle könnte man sagen, ja, es erinnert teilweise wirklich sozusagen an so sozialdemokratisch verwaltet werden könne. Diese Stellen, wenn da nicht ihr Antizionismus, ihr Antisemitismus wäre, erinnert wirklich an sehr eine sozialdemokratische Vorstellung, dass die Welt nun mal schlecht ist und man müsse halt mit Politik versuchen, das möglichst Beste draus zu machen. Und diese Unfreiheit im Herzen unserer Beziehungen, die soll eben eingefühlt werden und diese soll zum obersten Prinzip gemacht werden, der soll in der Politik gerecht werden. Das Inhumane wird ihr so also zu einer vorgeordneten Struktur, die allem anderen vorausgeht. Und darin ist der Poststrukturalismus dem Strukturalismus, aus dem er ja einerseits hervorgeht, den er andererseits aber ja auch kritisiert hat, darin eben so eine vorgeordnete Struktur zu etablieren, darin ist er dem Strukturalismus treu geblieben. Was sich geändert hat, ist, dass diese Struktur eben nicht als geschlossen, sondern als offen und als unabschließbar gilt, was heißt, dass auch permanent gegen jeden Versuch einer Schließung und damit gegen jede qualitative Bestimmung angegangen werden muss. Weil eben dieser Versuch einer Schließung ein Vergehen oder ein Sichvergehen an dieser oder ein Vergehen gegen die Differenz wäre, die eben gewaltsam dann geschlossen würde, wo sie doch konstitutiv offen sei. Weil nämlich jede qualitative Bestimmung eine Unterdrückung dieser vorgängigen Differenz und der absoluten Singularität des Ereignisses sei, deswegen müsse jede dieser Bestimmungen, um die man als sprachliche Wesen nicht herumkommt, sagen diese Konzession macht die poststrukturalistische Sprachtheorie ja, also um diese Bestimmungen kommt man nicht herum, die müsse jedoch streng genommen im Moment ihrer Setzung zugleich auch wieder dekonstruiert und unterlaufen werde. Ansonsten bestehe nämlich die Gefahr, dass die Differenz in Identität stillgestellt wird und Identität auskristallisiert, sagt Lyotard an einer Stelle. Und nennt sozusagen diese Auskristallisierung von Identität dann gleichzeitig auch noch Faschismus. Also sozusagen, es muss sofort im Moment der Setzung auch gleich wieder unterlaufen werden, damit klar ist, es soll hier nichts abgeschlossen werden, sondern das ist alles in einem permanenten Fluss. Dieses Denken befindet sich damit in einem infiniten Exzess gegen sich selbst, weil ansonsten eben das stillgestellt würde und die Differenz und dieser Fluss nicht zu seinem Recht käme. Das Denken der Differenz offenbart sich darin als eine Hypostasierung der absoluten und rein selbstbezüglichen Dynamik um ihrer selbst willen. Hier schlägt die vorher im Vergleich von oder in der kurzen, im kurzen Streifen von Butlers vermeintlicher Fetischkritik oder das, was vielleicht so ein bisschen ähnlich klingt, wo sie sich ja auch auf Adorno beruft und aber gleichzeitig natürlich da herausstreicht, dass bei ihm all das kritisch gemeint ist und keineswegs affirmativ, also dass es bei ihm nicht eben um eine Affirmation dieses Inhumanen geht, sondern gerade um eine Kritik dieses sich Einnistenden. Und diese Verkehrung von Kritik und Affirmation schlägt hier in die bruchlose Verdopplung des Fetischs, der eben nicht als solcher erkannt und kritisiert wird, um. Wie die Dynamik des Werts nicht sistiert werden darf, weil diese nur in seiner permanenten Metamorphose existieren kann, wie jeder Stillstand im Verlauf des permanenten Gestaltwechsels die Gesellschaft in die Krise zu bringen droht, so darf auch die Einfühlung in die Differenz, in die Ethik des Inhumanen keine Qualitäten kennen, weil in diesen Qualitäten das eben dieser Fluss stillgestellt sei. Nicht zuletzt deshalb, weil die warenproduzierende Gesellschaft und ihre Aufklärung jeden Begriff von Substanz zum aufzulösenden Mythos erklärt, also auch da ist ja Butler keineswegs so kritisch, wie sie immer glaubt, dass sie ist, dass sozusagen die Aufklärung wäre sozusagen das Substanzdenken, was überhaupt nicht stimmt, wenn man sich das näher anschaut, dass ja sozusagen die Aufklärung genau darin besteht, die vormodernen oder mythischen Substanzen eben genau als hypostasierte menschliche Setzungen zu verklären und ja genau die Aufklärung darin besteht, solche Substanzen aufzulösen. Insofern sozusagen ist sie ja auch da bei weitem nicht so radikal und hat bei weitem nicht das irgendwie was Neues entdeckt, sondern führt das schon mit einer gewissen Radikalität weiter, aber was ja die Aufklärung als eben genau diese substanzauflösende und mythenauflösende Bewegung ausmacht. Also weil die Aufklärung jeden Begriff von Substanz zum aufzulösenden Mythos erklärt und jede Qualität zum bloßen Durchgangsstadium, die lediglich das Material des zum beziehungslosen Punkt zusammengeschnurrten Subjekts und seinen Geistes zu sein habe. Auch darin diese Bewegung nachzuvollziehen, ja sie zur vorgängigen Bestimmung der unmenschlichen Differenz zu hypostasieren, anstatt in ihr der Dialektik von Herrschaft und Freiheit nachzuspüren, auch darin erweist sich der Poststrukturalismus als unkritische Verdopplung der herrschenden Verhältnisse. Er ist Ausdruck der wahnhaften Sehnsucht nach einem krisenfreien Kapitalverhältnis, in dem eben alles permanent am Zirkulieren ist. In Butlers Version zum Beispiel schreibt sie, dass es sozusagen sie versucht, die Körper in, wie sie das nennt, entnaturalisierte Performanzen aufzulösen. Und diese entnaturalisierten Performanzen sollen nicht über den, Zitat, Anschein der Substanz stabilisiert und stillgestellt werden, sondern indem sie eben permanent entnaturalisiert und entsubstantialisiert werden, sollen sie im, Zitat, Fluss fortwährender Verschiebung, Zitat Ende, reibungsfrei in reiner Prozessualität zirkulieren. Darin, also in dieser Bewegung, ist das poststrukturalistische Denken unschwer seine moderne Ontologie zu erkennen. Als Ontologie, die die unbegriffene gesellschaftliche Objektivität hypostasiert, indem sie sie zur ungreifbaren Wahrheit am Grund aller Dinge erklärt. Es ist die rastlose Bewegung der gesellschaftlichen Allgemeinheit, die ihre Besonderung nur als ein Durchgangsstadium ihrer selbstbezüglichen Bewegung kennen möchte. Es ist die den Einzelnen verselbstständigt gegenübertretende soziale Beziehung, in welcher die gesellschaftliche Vermittlung als dingliche Eigenschaft in Erscheinung tritt. Es ist mit anderen Worten das als zweite Natur auftretende automatische Subjekt, das vom Poststrukturalismus als den Dingen unmittelbar zukommende, wie ihnen sich entziehende Differenz hypostasiert wird. Max Horkheimer hat dies 1967 in einer kurzen Notiz zu den ontologischen Konzepten seiner Zeit folgendermaßen auf den Punkt zu bringen versucht. Ich zitiere: Wenn der Gott Kants und des 19. Jahrhunderts das Abbild des aufgeklärten Fürsten und Unternehmers war, so ist das Sein der Fundamentalontologie das Abbild der Gesellschaft, in der die Apparatur sich vollends verselbstständigt hat und dem Menschen als undurchdringliche und zugleich alles durchdringende, sinnlose und doch allein sinnsetzende, von ihnen hervorgebrachte und zugleich unfassbare, alles durchdringende Macht entgegentritt. Zitat Ende. Dass mit dieser Hypostasierung dieser gesellschaftlichen Bewegung zum vorgängigen Imhumanen, oder wie auch immer das dann genannt wird, dass mit dieser Hypostasierung die nicht erkannte Gesellschaftlichkeit zum unmittelbaren und unhintergehbaren Prinzip am Grund aller Dinge erklärt, dass mit dieser Hypostasierung eine grundlegend affirmative Haltung zur herrschenden Gesellschaft notwendig mitgesetzt ist, das dürfte, denke ich, evident sein. Es ist der Verlauf der bestehenden Ordnung selbst, der sich über alles Qualitative hinwegsetzt und alles und jeden in bloßes Exemplar verwandelt, in eine zeitweilige Vergegenständlichung der selbstbezüglichen Bewegung der Gesellschaft. Und genau diese selbstbezügliche, auf nichts als sich selbst verweisende Bewegung ist es, die Butler in ihrem Begriff des sich in uns einnistenden Inhumanen hypostasiert, ebenso wie Derrida in seinem Begriff der Differenz. Die undekonstruierbaren, und sie sagen selbst, dass die undekonstruierbar sind, also alles ist dekonstruierbar bis auf die Dekonstruktion selbst, alles ist dekonstruierbar bis auf die Differenz, oder an anderer Stelle, und zwar in seiner Beschäftigung mit Benjamin, nennt das Gerechtigkeit, aber es wird dann völlig klar, dass die Gerechtigkeit natürlich die Differenz ist, die eben immer kommt und immer schon da ist und undekonstruierbar ist. Also diese undekonstruierbaren Invarianten der Poststrukturalisten sind also die ideologische Verdoppelung der bestehenden Gesellschaft. Das invariante Gerüst ist gemodelt nach dem Ebenbild der totalen Gesellschaft und ihres allgegenwärtigen Schreckens. Gesellschaft als Gefängnis, das keinen Sinn kennt, als die Perpetuierung ihrer selbst, als blinde Fortwälzung ihrer selbst und sei es um den Preis von Krise und Vernichtung. Und die moderne Ontologie, wie ihre postmodernen Ableger, sind dieses Schlechte als Positivität. Butlers Begriff des Inhumanen ist, wie ja ausgeführt, ja eben nicht konzipiert als eine transzendierende Kritik, sondern vielmehr als eine Einsicht in die fundamentale Einrichtung der Welt. Butler fordert, Zitat, eine Identifikation mit dem Leiden selbst, Zitat Ende, doch nicht etwa um dieses Leid zu reflektieren und abzuschaffen, sondern um es als menschliches Existenzial anzuerkennen und eine Ethik als Apotheose des Leides und der Verletzlichkeit des Lebens zu etablieren. Das wird also darin zum Selbstzweck und nicht zum Anlass, das so weit als möglich aufzuheben. Dem westlich-modernen Denken, so schreibt sie, das wolle sich eben darin nicht einfühlen, das wolle das menschliche Leiden eben nicht als existenzial anerkennen, sondern, polemisch könnte man sagen, erfreche sich das eben aufheben zu wollen. Dem westlich-modernen Denken geht es dagegen darum, Zitat, einen moralischen Narzissmus zu nähren, einen moralischen Narzissmus, dessen Lustgewinn in seiner Fähigkeit liegt, die konkrete Welt zu transzendieren. Zitat Ende. Also die konkrete Welt transzendieren zu wollen, sie nicht in ihrer völligen Immanenz annehmen zu wollen, sei die logozentrische Gewalttat. Also Qual, Leid und dem Tod ausgesetzt sein, abschaffen zu wollen, ist laut Butler eine arrogante Halluzination des modernen Denkens. Der übersteigende und enteignende Exzess, der generative Mangel, die absolute Kontingenz, und was es mehr an Begrifflichkeiten für den ewig gleichen Sachverhalt geben mag, kurz gesagt, die absolute Nichtigkeit, die sei es, was man sich diesen Theorien gemäß als das ontologisch verfügte Schicksal anzueignen habe. Dies sei es, was den Menschen anrufe und mittels dieser Anrufung in eine Verantwortung stelle, der er sich würdig zu erweisen habe, will er nicht des Logozentrismus geziehen werden. Wenn der Mensch sich quasi in vorauseilendem Gehorsam zu dem nichts mache, dass er seinem Grundprinzip gemäß immer schon sei, dann habe er genau an diesem ersten und obersten Prinzip des Nichts teil. Werde das Nichts, das du immer schon warst, könnte man den von der Differenz erteilten Auftrag polemisch in Worte fassen. Oder noch kürzer und noch tautologischer, sei der, der du eigentlich bist. Der Poststrukturalismus zielt also darauf ab, das unmittelbar Seiende, die gesellschaftlich produzierte Überflüssigkeit und Nichtigkeit des Einzelnen, ebenso wie die Entqualifizierung der Objektwelt, dieses unmittelbar Seiende zum Absoluten zu erklären, das Dasein also zum Wesen seiner selbst. Es soll die grundlegende Bestimmung des Menschen sein, eine Geisel der vorgeordneten Dynamik zu sein, einer Dynamik, die ihn dezentriert und als ihren bloßen Effekt setzt. Es soll dann eben auch die Affirmation dieser Bestimmung oder dieser Setzung sein, die ihn von den herrschaftlichen Illusionen des modernen, subjektzentrierten Denkens befreit. Die allumfassende Überflüssigkeit, Ich-Schwäche und Angst wegzuarbeiten, die die Individuen in der nachbürgerlichen Gesellschaft charakterisiert und bestimmt und durch diese Wegarbeitung die Ohnmachtsgefühle als Omnipotenzfantasien auftreten zu lassen, indem sie qua Identifikation in einen Moment der Bejahung verwandelt werden, darin besteht die Bewegung oder die Denkbewegung des Poststrukturalismus. Er tritt als eine fröhliche Wissenschaft auf, die sich frohgemut dem Verhängnis in die Arme wirft, um diejenigen, die von der Idee des Menschen nicht lassen wollen, als Humanisten und Logozentristen zu verhöhnen, getreu dem Motto, was fällt, das soll man stoßen. Statt auf den Idealismus und damit auf die Beherrschung der Natur zu reflektieren, die sich unter anderem in diesem Idealismus ihre theoretische Form oder eine theoretische Form gibt und darin auch im modernen Humanismus seinen Ausdruck verschafft, statt also darauf zu reflektieren, um so den Anspruch des Humanismus gegen dessen Realität zu wenden und vielleicht den Anspruch auch zu retten und in etwas, wie soll man sagen, zu transzendieren. Stattdessen wird das Ende des Menschen verkündet und die Intronisierung des Inhumanen, weil menschlichen Vermögen und die Intronisierung der Inhumanen, weil dem menschlichen Vermögen entzogenen Differenz verkündet. Damit wird zugleich auch noch der bloße Gedanke an Versöhnung von Subjekt und Objekt bzw. von Natur und Gesellschaft aus der Welt geschafft. Ein letztes Zitat vielleicht noch. Judith Butler schreibt, dieser Tod des Menschen, der damit einhergehe, weil man eben das Inhumane zur obersten ethischen Kategorie macht, dieser Tod des Menschen, wenn es denn einer ist, ist jedoch nur der Tod einer bestimmten Art von Subjekt, eines Subjekt, das eigentlich nie möglich gewesen ist. Dieser Tod ist der Tod der Fantasievorstellung einer unmöglichen Herrschaft und damit der Verlust von etwas, das man nie besessen hat. Mit anderen Worten, ein notwendiger Schmerz. Zitat Ende. Unter diesem Gesichtspunkt lässt sich der postmoderne Aufguss der Fundamentalontologie als mit Anna Freud Identifikation mit dem Aggressor verstehen. Die Einzelnen sollen das gesellschaftlich vermittelte Verhängnis selbstbewusst auf sich nehmen und zu dem ihren machen. Sie sollen sich zu dem machen, was sie in der spätkapitalistischen Gesellschaft stets schon sind. Überflüssige Anhängsel einer übermächtigen gesellschaftlichen Bewegung, über die sie nichts vermögen. Indem sie selbst sich zum, wie Žižek das an einer Stelle nennt, Widerhall der Lehre erklären, zu bloßen Effekten der allumfassenden und stetigen Dynamik, indem sie also zu dem überlaufen, was sie bedroht, verhoffen sie, sich Sicherheit zu verschaffen. Sicherheit im Sinne absoluter Identität mit dem vorgeordneten Ganzen. Der Zweifel, der mit einer solchen Veranstaltung einhergeht, lässt sich aber nicht vertreiben. Sonst müsste ja auch nicht permanent und unstillbar nach denjenigen gefahndet werden, die das bruchlose Aufgehen in der vorgängigen Identität, in der vorgängigen Wesenhaftigkeit hintertreiben, weil sie selbst noch logozentrischen Vorstellungen anhängen. Also da geht es einerseits natürlich gegen die Logozentriker, aber durchaus, oder die als solche gelten, aber durchaus auch in dem Moment, was ich vorher schon kurz erwähnt habe, dass das ja auch immer sozusagen die Kritik der Poststrukturalisten und Poststrukturalistinnen aneinander ist, dass sie sich gegenseitig nachweisen, dass sie ihre vorgeordnete Entität doch noch zu qualitativ denken, doch noch nicht leer genug, dass sie also auch noch da nicht radikal genug sein, dass sie also auch noch der Moderne und der Metaphysik verhaftet seien. Womit auch diese Diskussion quasi auf Dauer gestellt ist, weil sozusagen, das führt jetzt ein bisschen weg, aber sozusagen ist natürlich auch so ein Grundproblem, dass man natürlich über so eine vorgeordnete Entität gar nicht reden kann, ohne sie in irgendeiner Form qualitativ zu fassen. Das heißt sozusagen so eigentlich, und das sagt ja Derrida an einer Stelle auch, dass das Schweigen die höchste Form der Wahrheit sei, weil eigentlich sozusagen, wenn das so vorgeordnet ist, dass man darüber nichts sagen kann, dann ist natürlich jeder Versuch, darüber dann doch etwas auszusagen, den man ja, wenn man darüber schreibt, notwendig unternehmen muss, vergeht sich natürlich an diesem Prinzip. Und deswegen sozusagen, sobald man irgendwie darüber schreibt, gibt man ihm eine qualitative Bestimmung. Insofern kann natürlich immer wieder jemand kommen und sagen, du hast das noch nicht klar genug gefasst. Und insofern ist diese Diskussion auch auf Dauer gestellt. Und sozusagen bis in alle Ewigkeit werden die darüber diskutieren können, wer denn jetzt sein Nichts leer genug denkt und wer es nicht leer genug denkt. Ja, und sozusagen, das ist ein großer Teil auch des heutigen akademischen Betriebs, hat man das Gefühl, dass sich sozusagen wirklich nur noch um diese Fragestellung dreht. Oder beziehungsweise sozusagen Diskussionen simuliert, wo eigentlich keine sind, so müsste man es vielleicht sagen. Der nicht geglaubte Glaube, also ja, also sozusagen dieser Zweifel, der eben notwendig mit so einem Taschenspielertrick einhergeht, der nicht geglaubte Glaube, und dem um der sinnstiftenden Autorität willen festgehalten wird, muss sich gegen alles richten, was ihn an seine eigene Unwahrheit erinnert. Nicht umsonst ist der eine große Feind der postmodernen Adepten der Ontologie die Aufklärung und ihr rationales Denken. Diese erinnern sie beständig an ihr Sakrifik, also sozusagen an die Opferung des Intellekts, den sie begehen, an das Angedrehte und Irrationale, das der Kult um die vorgängigen Entitäten darstellt. Und nicht umsonst sind auf der anderen Seite die meisten Meisterdenker der Differenz zugleich in der Wolle gefärbt die Israelhasser. Man denke eben nur an Butler, Badiou oder Agamben, um nur ein paar der prominentesten zu nennen, die ja auch alle auf dieser, Agamben nicht, glaube ich, aber Butler, Badiou und Zizek auch auf dieser schon angesprochenen Konferenz Benjamin in Palestine aufgetreten sind. Diejenigen, und damit komme ich zum Schluss, diejenigen, die absolute Immanenz der Welt zu deren unhintergehbarer Verfasstheit erklären, der man sich schicksalsgleich zu fügen habe, die verfolgen in geradezu unbändigen Verfolgungswahn den Zionismus. Den Zionismus als jene politische Bewegung, die sich mit der Opferrolle der Juden eben gerade nicht abfinden will, sondern diese durch die Schaffung eines verteidigungsfähigen Staates beenden oder zumindest eindämmen will. Die Denker des Seins und seiner postmodernen Derivate sind die erbittertsten Gegner jener politischen Bewegung, die sich nicht in die gesellschaftlich verhängte Heimsuchung fügen möchte und die darin die Erinnerung an die Veränderbarkeit der Welt aufrechterhält. Vielen Dank. Schauen wir mal, bis. Dann vielleicht erstmal Verständnisfragen, falls da welche gibt. Scheint nicht so, dann können wir auch gleich in die Diskussion gehen. Nein, also warum, dass es ja auffällig ist, dass so viele der poststrukturalistischen Theoretiker und Theoretikerinnen von so einem eminenten Hass auf den Zionismus getrieben sind. Also, ich meine, die Butler ist da ja wahrscheinlich das herausragendste Bild. Nein, gar nicht. Bei Badiou ist es ja weitaus schlimmer. Also der übersetzt ja teilweise seine Texte gar nicht also gewisse Bücher gar nicht ins Deutsche, weil die in Frankreich schon so eine Diskussion ausgelöst haben. Also ja, wo man von Israel-Hass so schon gar nicht mehr reden kann, sondern es ist einfach wirklich manifester Antisemitismus. Bei Agamben ist es ähnlich, der die Hamas ganz wunderbar findet, weil sie irgendwie den Israelis die Farans beibringt, um es ein bisschen polemisch zu sagen, weil sie nämlich das nationalstaatliche Territorium durchlöchert, wie er offensichtlich ihre Bombenanschläge fasst und ähnliches. Also sozusagen, warum, die Frage sich ja doch stellt, warum gibt es von so vielen dieser maßgeblichen Denker und Denkerinnen eben da so einen Hass auf den Zionismus. Und ich denke, es lässt sich unter anderem als ein Moment erklären, und das wird ja gerade bei der Butler mit ihrer Trennung, die man sich dann auch nochmal genauer anschauen müsste, weil letzten Endes sozusagen ist für sie das ideale Judentum das, das keins mehr ist, das sich selber auflöst, aber sozusagen sie macht ja auch nochmal die Trennung zwischen Diaspora und Zionismus, wobei die Diaspora auf den ersten Blick mal das ist, was für sie das Gute ist, weil die halt sozusagen an ihren angestammten Orten bleiben und sich halt eben nicht einbilden, sozusagen die Diaspora-Geschichte irgendwie in was anderem und Besseren aufheben zu können. Also das, glaube ich, warum der Zionismus oder warum gerade der Zionismus so einen Hass dieser Leute auf sich zieht, hat genau damit zu tun, weil eben genau das, was ja ausgetrieben werden soll, nämlich zu glauben, dass man die Welt transzendieren könne, dass man sich eben mit dieser durch das Sein, durch das Schicksal, durch das Verhängnis, durch was auch immer über einem verhängte Opferdasein, dass man sich eben damit nicht abgibt, sondern dass man eben ganz bewusst versucht, dadurch, ja, im Sinne des Zionismus, durch die Gründung eines Nationalstaates, diese Opferrolle, wenn schon nicht zu beenden, so doch zumindest abzuschwächen oder ja doch zumindest mit einer Staatsgewalt entgegenzutreten. Und dass genau das es ist, was ja, sozusagen einer Theorie, die eben gegen diese Form von Veränderung, diese Form von Transzendierung eigentlich anschreibt, warum genau das so einen Hass auf sich zieht. Und sozusagen warum, also sozusagen die Art und Weise, wie eine Judith Butler zum Beispiel Israel verfolgt, das erinnert an einen Verfolgungswahn. So war es gemeint. Also wenn ihr zum Beispiel in ihrem offenen Brief zu den Anschlägen im Bataclan nichts anderes einfällt, als zum Schluss dann und sie braucht da ein paar Sätze und dann ist sie bei Israel und bei den Palästinensern und bei dem, was Israel den Palästinensern antut. Sie kann gar nicht über das Bataclan schreiben, sie kann gar nicht über die Anschläge in Paris schreiben, sie kann gar nicht über die Toten von Paris schreiben, weil die erste Assoziation, die sie hat, offensichtlich tote Palästinenser sind, die von Juden oder von Israelis umgebracht werden, dann, meine ich, erinnert das an einen Verfolgungswahn. Also sozusagen, es lassen sich da überhaupt keine Unterscheidungen mehr treffen bei ihr, weil sozusagen das läuft nach ganz offensichtlich einem geradezu unbewussten Wiederholungszwang ab, egal wovon sie schreibt in letzter Zeit, muss man ja schon sagen, sie kommt immer bei den Untaten der Zionisten an. Und das sozusagen war das, was ich mit dem Verfolgungswahn gegenüber dem Zionismus gemeint habe. Na, ontologisch in dem Sinne, also sozusagen im Sinne einer modernen Ontologie, die eben diese Gesellschaft, also ja, wie ich sagen würde, was man eben als eine gesellschaftliche Bewegung damit als eine menschengemachte oder doch dem, um es mit Marx zu sagen, dem Stoffwechselprozess zwischen Mensch und Natur sich verdankende gesellschaftliche Bewegung, die eben nicht als solche erkannt und kritisiert wird, sondern die quasi sozusagen so, wie sie unmittelbar den Einzelnen entgegentritt, also mit all ihren Verkehrungen, die durch die Fetischformen und so mitgesetzt sind, dass die sozusagen, also noch nicht mal in ihrem in ihrem unmittelbaren Entgegentreten als solche, als natürliche, dingliche angenommen werden, was ja dem Marxischen Fetischbegriff entsprechen würde, also dass es so erscheint, als ob, ja ganz klassisch, das Ding an sich selbst Wert hätte oder ähnliches, sondern dass so wie die Gesellschaft entgegentritt, das in einer Form von Verdopplung quasi sozusagen nochmal zum Wesen aller Dinge erklärt wird. Also, meiner Einschätzung nach weniger das Wesen der Dinge bestimmt, was ja eher dann so eine ontologische Dimension wäre, als vielmehr die Beschreibung der Prozesse, wie solche Wesenheiten, Wesensbestimmungen abkommen. Und das ist ja eine ganz andere Analyse, die man so nicht eins zu eins gegenüberstellt. Zumindest irgendwie vergleichen kann und dann zu beurteilen und abzuurteilen. Genau darauf ein Differenzkonzept erheben. Das ist eine andere Strukturiertheit, die aber sehr wohl klar natürlich dann auch keinen Anspruch erheben darf auf diesen Wahrheitsgehalt, den sie ja selbst kritisiert und auch nicht beanspruchen darf. Und deshalb in meinem Verständnis nach, das ist ja auch total nicht nur unlogisch, weil es ja irgendwie nur das Prinzip ja, ja, das trifft den ganz zentralen Punkt und sozusagen trifft ja auch den Punkt, den ich versucht habe oder den ich auch mehrere Mal versucht habe anzusprechen. Also insofern, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, würde ich sagen, trifft das Selbstverständnis des Poststrukturalismus oder das denkt der TV raus oder wie auch immer man das dann nennen mag. Also sozusagen, das behaupten die von sich, dass sie machen würden, weil sie eben sozusagen der Einheit und den Wesensbestimmungen quasi ihre Konzepte entgegensetzen oder, naja, entgegensetzen behaupten sie ja nicht, sie behaupten ja, sie würden darüber hinauskommen und könnten darüber erklären, wie diese Wesenskonzepte und Ähnliches überhaupt zustande kommen. Und sie, also, und darin behaupten sie auch, die Metaphysik in dem Sinn überwunden zu haben, weil sie erklären könnten, wie Metaphysik zustande käme. Dass sozusagen über diese Teilungs- und Spaltungsprozesse, die dann wieder stillgestellt werden, quasi Wesenheiten konstruiert werden, die es aber sozusagen eigentlich gar nicht gäbe, sondern die sozusagen nur so eine Stillstellung sind und ähnliches. Meine Kritik ist die, dass indem sie das so machen und die Differenz zu einer, wie ich sie auch beim Derrida zitiert habe, der es ja da an der Stelle wirklich ja selber wunderschön selbst ausspricht, deswegen gibt die Stelle ja auch so viel her, dass ihnen dabei, dass diese Differenz, die, von der sie ja behaupten, dass das keine Wesenheit sei, dass ihnen die unter der Hand aber natürlich genau zu so einer Wesenheit wird. Also dass sie sozusagen, sie behaupten, dass das nicht substanziell sei, sondern das, und das ist ja der Punkt, den ich gesagt habe, sozusagen sie entleeren das und sagen, sozusagen, das ist eben nicht substanziell, weil da muss alle Substanz raus, das ist dann, wird dann völlig entsubstantialisiert in dem Sinne, wie wiederholt sich ja eins zu eins und das greifen Sie ja auch auf, wie, um jetzt doch nochmal wieder auf ihn zurückzukommen, wie es der Heidegger an den phänomenologischen Momenten kritisiert hat, dass die ja, dass sozusagen so wie die klassische Phänomenologie das macht, dass die ja auch nur quasi was Seiendes hypostasieren und zum Sein erklären, was ja ganz ähnlich der Metaphysikvorwurf, oder nicht nur ganz ähnlich, sondern im Prinzip ist das genau der gleiche Vorwurf, den der Derrida der Metaphysik gegenüber erhebt und eben auch versucht und eigentlich geradezu gezwungen ist, sozusagen das, was für ihn dann diese vorgängige Entität ist oder was halt von der, mit durch der ontologischen Differenz dann so getrennt sein soll, eben dann mehr und mehr zu entleeren, was dann das berühmte Nichts ist, das Nichts, das Nichtet und so weiter, was auch immer es dann da an Formulierungen gibt, eben weil behauptet wird, indem ich das völlig entleere und sage, ich habe das sozusagen, indem ich das ganz leer mache, dann habe ich sozusagen, hätte ich damit die Substanz und den Substantialismus oder die Substantialisierungen überwunden und bin dann quasi im Jenseits der Metaphysik und könnte darüber auch noch erklären, das, was die Metaphysik ist. Nur das ist selber, es mag noch so entleert und noch so entsubstantialisiert sein, es ist nichtsdestotrotz ein metaphysisches Prinzip, das da angenommen wird. Und da ist das Problem, diese Theoretiker und Theoretikerinnen können darüber ja auch gar nicht anders reden als mit qualitativen Bestimmungen. Deswegen können sie auch permanent vorweisen, du hast das noch nicht leer genug gedacht und wir müssen das jetzt wieder von vorne anfangen. Also wenn Sie sich anschauen, wie der Žižek die Butler kritisiert, es hat ja schon begonnen damit, sozusagen als Geburtsstunde des Poststrukturalismus gilt, so kritisch man natürlich sozusagen solchen Bestimmungen von Geburtsstunden gegenüber sein soll, die Kritik von Derrida an Foucault, der dem Foucault ja auch genau das vorwirft. Also das ist von Anfang an dabei, sozusagen, ihr habt, der eine wirft der anderen und vice versa vor, dass sie eben diese vorgängige Entität, die keine vorgängige Entität sein soll, sondern eine Spur, die irgendwie sich im Entziehen schreibt. Also da werden dann wirklich in so wirklich hochgradig irrationale und ja schon gar nicht, ja eigentlich schon kaum noch theologisch zu nennende Begrifflichkeiten zurückgegriffen. Deswegen ist es auch, glaube ich, kein Wunder, warum der Paulus auch so beliebt ist, weil es schreibt ja nicht nur der Badiou sein Paulusbuch, es schreibt ja auch der Agamben sein Paulusbuch, weil eben mit diesem Offenbarungsbegriff das natürlich am ehesten gefasst wird, da kommt quasi aus dem Nichts, streift einen der Blitz und dann hat man irgendwie, dann weiß man, was die Differenz ist. Aber sozusagen, sobald sie drüber reden wollen, kommen die ja immer in die Bredouille, dass sie qualitativ drüber reden müssen. Also, dann können sie sich, wie gesagt, gegenseitig vorwerfen. Und das ist sozusagen meine Kritik, dass sie zwar behaupten, sie hätten da ein nicht-metaphysisches oder antimetaphysisches Prinzip, aber dass sie im Prinzip nichts anderes machen, als ein vollkommen leeres metaphysisches Prinzip zu konstruieren und dann zu behaupten, das sei die Überwindung der Metaphysik. Und das ist das, was ich sozusagen mit diesem Begriff des philosophischen Taschenspielertricks auch versucht habe zu charakterisieren. Das ist einfach eine große Inszenierung, die behauptet, die Probleme gelöst zu haben, wo ich aber sagen würde, dass sie hat sie überhaupt nicht und die hat sie unter anderem genau aus dem Problem, weil sie sozusagen eine, ja, wenn man sagt, wenn man von einer Überhegelung Hegels sprechen will, eine Übermetaphysierung der Metaphysik könnte man das vielleicht nennen. Das wäre sozusagen mein Kritikpunkt, weil sie eben sozusagen das halt letzten Endes doch in so ein Ursprungs- und Gründungsprinzip auflösen wollen und das sagen sie ja selber auch, dass sie keine dialektischen Denker sein wollen, die eben versucht, die Einheit in ihrer Widersprüchlichkeit zu denken mit den vermittelnden Momenten. Was, um jetzt darauf zurückzukommen, sozusagen eine an der kritischen Theorie gestelltes Denken ja tun würde. Sozusagen die Gegensätze ja auch nicht in einer Einheit auflöst, sondern genau das ja letzten Endes auch dem Idealismus oder Hegel durchaus vorrechnet, dass er das macht, aber eben sagt, sozusagen sie wären in ihrer Einheit, sozusagen ja, in ihrer Einheit als Widersprüche und als darin Vermittelte zu fassen. Und der Ausweg, den der Poststrukturalismus da sucht, ist eben letzten Endes doch wieder in einer Intronisierung eines solchen metaphysischen Prinzips, das von sich nur behauptet, die Überwindung und die Grundlage. Also allein zu sagen, ich habe die Grundlegung aller Metaphysik gefunden. Also ich meine, metaphysischer oder ursprungsmäßiger kann man es ja kaum noch formulieren. Das würde ich sagen, ist die Grundkrux daran. Figur nochmal zurückgreifen darf, ihre Aussage, der Poststrukturalismus weise dialektische Denken zurück, kann ich nicht beurteilen. Allerdings, was ich in diesem Differenz, in der Beschreibung, identitäres Denken funktioniert, parallel eben an dieser Identitätskritik gesehen. Könnten Sie da vielleicht irgendwie das einschätzen, wo Gemeinsamkeiten und wo dann aber auch die Unterschiede liegen? Naja, also der Punkt, das war, Sie haben, glaube ich, gesagt, Sie kamen ein bisschen zu spät, insofern weiß ich nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Also das ist, streift so ein bisschen, oder zumindest die Parallelen streifen so ein bisschen das, was ich eben ganz am Anfang meines Vortrags gemacht habe. Also es gibt natürlich, und darüber wird ja auch immer behauptet, dass es einen Gleichklang oder doch zumindest eine weitgehende Parallelität von Poststrukturalismus und kritischer Theorie gäbe, Nämlich in dem Moment, und das ist ja ohne jede Frage ein Moment oder ein Moment der Kritik der kritischen Theorie am begrifflichen Denken oder halt am, sozusagen am, auch an der Gewalt begrifflichen Denkens, die damit einhergeht, zu sagen, dass natürlich in dem ein Besonderes unter das Allgemeine eines Begriffs gebracht wird, dem natürlich bis zu einem gewissen Grad darin Gewalt angetan wird, weil ja, es muss zugerichtet werden, es müssen gewisse Dinge abgeschnitten werden und so weiter und so fort. Also diesen Teil, da gibt es durchaus, würde ich sagen, Parallelen. Da, ja, ich glaube, das ist auch der Moment, woran sich immer aufhängt, wenn behauptet wird oder wenn gesagt wird, es gäbe diese Parallele. Allerdings ist ja damit die Kritik am begrifflichen Denken oder die kritische in der kritischen Theorie noch nicht zu Ende. Also Poststrukturalismus könnte man sagen, ist in dem Moment da ein bisschen zu Ende, weil dann kommt es zu einer Hypostasierung dieses Besonderen und dem wird ja dann in der Differenz auch noch so ein ganz eigener Name gegeben, wo man sagt, okay, es gibt halt das Einzelne an sich und das wäre vor dem Allgemeinen überhaupt nicht zu denken, beziehungsweise dem wird da immer Gewalt angetan. Die Kritik der kritischen Theorie setzt da ein, das sagt, ohne dem Allgemeinen ließe sich ein Besonderes ja gar nicht denken und ohne dem Allgemeinen, vor dem das Besondere ist, wäre das auch überhaupt nicht fassbar und deswegen, und da auch durchaus in Anschluss an Hegel und an die doppelte Nicht-Identität bei Hegel, das sagt Adorno ganz explizit sogar, oder macht das ganz explizit auch an Hegel fest, auch natürlich sozusagen an der Dialektik bei Hegel, der sagt, das ist aber natürlich eine doppelte Bewegung. Andererseits sozusagen transzendiert der Begriff das Besondere aber auch. Er macht aus dem Besonderen, wie es unmittelbar so in der Welt ist, macht er, indem er es begrifflich fast zugleich auch etwas anderes. Er transzendiert es. Und also deswegen ist es immer diese doppelte Bewegung. Einerseits natürlich zu sagen, okay, wie sehr wird der Begriff dem Besonderen gerecht oder wird ihm nicht gerecht, aber wie sehr scheint in dem Begriff auch etwas auf, ja, was über dieses Besondere in seiner Isoliertheit, in seiner unmittelbaren Erscheinung hinausgeht. Und es ist sozusagen immer diese doppelte Bewegung. Also er macht das ganz klassisch immer wieder in dem Begriff des Menschen auf. Er sagt natürlich, sozusagen im Begriff des Menschen oder der Menschheit ist erstmal die Besonderheit jedes einzelnen Menschen erstmal kommt nicht unmittelbar zur Geltung, tut damit dem einzelnen besonderen Menschen in einer gewissen Form auch immer Gewalt an, indem er ihn subsumiert und zu einem Exemplar der Gattung oder zu einem Exemplar des Menschheitsbegriffs macht. Gleichzeitig ist im Begriff der Menschheit so viel mitgesetzt, was am Einzelnen überhaupt so nicht erscheinen kann, nämlich dass sie erst eine ist, wenn sie eine Ganze ist, wenn dieser Begriff für alle gilt. Insofern sozusagen transzendiert er auch das unmittelbar Vorfindliche. Und es ist immer diese doppelte Bewegung. Diesen zweiten Teil, würde ich sagen, macht der Poststrukturalismus nicht mit und kann er mit seinen Grundvoraussetzungen auch gar nicht mitmachen, weil dann müsste er nämlich das revidieren, dass er sagt, dass sich mit dem allgemeinen Begriff das Besondere und das Ding überhaupt nicht erkennen lassen kann, dass da immer was hinzutreten muss, während die Bewegung der kritischen Theorie ja ist, mit dem Begriff gegen den Begriff zu denken. Ich kann nicht aus dem begrifflichen Denken herausspringen. In der Kunst geht das vielleicht, aber sozusagen letzten Endes, um die Kunst verstehen zu können, brauche ich dann auch wieder Begrifflichkeiten. Also da steckt, würde ich sagen, der große Unterschied oder wo die Parallele dann auch wieder sehr schnell endet, weil nämlich diesen zweiten Teil der Poststrukturalismus nicht mitmacht und auch nicht mitmachen kann, weil dann müsste er sich als Poststrukturalismus durchstreichen oder in seinen Grundannahmen irgendwie durchstreichen. Ja, und da würde ich dann auch den großen Unterschied sehen und auch das große Problem sehen, also sozusagen diesen zweiten Teil dieser Denkbewegung auch nicht mehr mitzumachen. Der, ja, würde ich sagen, auch nicht, ja, dann auch wieder direkt in die, letzten Endes in eine dialektische Fassung dieses Verhältnisses führen würde. Mhm. Naja, ich würde ich sagen, gut, ich meine, das ist natürlich immer schwer zu sagen, aber ich würde sagen, er ist ein, zumindest das, was in einem emphatischen Sinne diesen Begriff verdient hat, ist ein sehr randständiger. Also, weil natürlich in den letzten Jahren sehr viel. Also sozusagen, es ist ja nicht nur der, dass sozusagen, was ich jetzt auch schon angesprochen habe, dass natürlich von allen Seiten und vielen verschiedenen Positionen behauptet wird, dass es diesen Gleichklang oder doch zumindest diese Parallele von kritischer Theorie und Poststrukturalismus gäbe. Interessanterweise von sehr strengen Poststrukturalisten wird das eben nicht behauptet. Also es gibt durchaus, mir fällt jetzt leider der Name nicht ein, ein insofern sehr interessantes Buch über Foucault oder auch das Verhältnis von Foucault und der Dialektik der Aufklärung, der sozusagen genau diese Unterschiede stark macht und sagt, naja, und der kritischen Theorie genau mit dem Metaphysikvorwurf letzten Endes kommt und sagt, natürlich ist Foucault das darüber hinausgehend das viel radikalere, also wenn man so will, sozusagen, ja, strenge Poststrukturalisten bis zu einem gewissen Grad wehren sich dagegen auch, aber jetzt bin ich abgeschweift. Der Punkt ist, also, ich meine, was heute teilweise so darunter firmiert, wie ein Honneth oder solche Leute, die haben ja mit dieser ganzen Anerkennungstheorie und was es da sonst gibt, haben die ja schon sozusagen so viel eigentlich mit übernommen, was, so wie ich sagen würde, wenn man das in einem strengen Sinn sehen würde, ja eigentlich eher der Kritik verfallen müsste, also in dieser ganzen Anerkennung. Schwebt einerseits natürlich so, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwie so ein seltsames bubersches Restelement mit, andererseits natürlich auch diese ganze Anerkennung spielt natürlich auch bei der Butler und in der ganzen Diskurstheorie eine Riesenrolle. Und das sind ja eigentlich die Leute, die so in der Öffentlichkeit zumindest als die Vertreter der kritischen Theorie gelten, so jemand wie ein Honneth, halt mittlerweile der dritten oder ich weiß nicht wie vielten Generation. Ja, also Leute, die, also sozusagen, ja. Ansonsten, glaube ich, würde ich mal sagen, sieht es sehr, ja, wie soll man sagen, düster aus. Sind es halt vereinzelte Leute, die sich damit noch beschäftigen, die, glaube ich, sehr randständige Existenzen damit irgendwie oder darin haben, in dieser, auch natürlich in der ganzen akademischen Diskussion. Ja, also ohne das jetzt zu sehr in ein Jammern ausarten lassen zu wollen, aber ich würde sagen, es ist eine sehr randständige, marginale Position, wenn man es im Sinne sozusagen dessen, was unter, ja, was halt vielleicht unter Horkheimer Adorno, bevor halt dann diese verschiedenen Formen oder verschiedenen Phasen der Revision oder Rekonstruktion oder wie auch immer es dann genannt wurde, kamen, die halt auch einen ganzen Haufen, also sozusagen die jetzt ja auch nicht per se als solche zu verdammen wäre, es geht jetzt hier nicht auch ja nicht um die Rettung der reinen Lehre, aber die sich halt in einen ganzen Haufen Probleme damit verstrickt haben und darüber halt über weite Strecken auch kein Problembewusstsein haben. Also ja, speziell denke ich mal diese ganze Anerkennungsschiene, die ja ganz stark geworden ist in den letzten Jahren. Ich glaube, einerseits liegt es an dieser, also es tritt ja ein sehr radikales Denken auf, als Denken, das halt irgendwie Tabula rasa macht mit der Moderne und so, oder halt auch mit den Irrwegen der Moderne und wie auch immer. Also ich glaube, das ist natürlich mit ein so ein Punkt, dass man damit akademische Karriere machen kann, ist vielleicht auch ein nicht so ganz zu vernachlässigender Punkt. Und gut, das ist was vielleicht über das heutige Moment nochmal hinausführt, was aber, glaube ich, auch ein ganz zentrales Moment ist und damit, glaube ich, auch wirklich einer wirklich auch intensiven Auseinandersetzung bedarf, ist wie gesagt, das hat heute, weil halt die Konzeption des Aufsatzes ein bisschen eine andere war, nicht so eine Rolle gespielt, aber was mit der Butler natürlich angesprochen ist, ist natürlich sozusagen die ganze Frage des Naturbegriffs. Und ich meine, auch da sozusagen muss man sagen, dass die Linke halt auch, oder die zumindest diese Teile, die da so drauf abfahren, sage ich jetzt mal, halt auch lang nicht so kritisch sind, wie sie selber das glauben. Also weil es halt ganz offensichtlich eine Unmengen an Problemen mit dem Naturbegriff gibt und auch Unmengen an Problemen mit dem, was mit dem Begriff gemeint ist, also sprich mit Natur und der Frage von Natur und mit dem Verhältnis von Natur und Gesellschaft oder auch der Frage sozusagen, wie geht man mit seiner eigenen Natur innerhalb dieser Gesellschaft um. Und das ist offensichtlich ein sehr mit Widersprüchen behaftetes, was ja unter anderem auch daran schuld ist, dass der Naturbegriff so und alles, was damit zusammenhängt, so übel beleumdet ist. Und dass der so ausgetrieben wird, ich glaube, das ist schon auch ein ganz zentrales Moment. Ich meine, da müsste man dann, da hinge natürlich an ganzer Haufen an psychoanalytischen Fragestellungen mit drin oder so, aber ich glaube, dass das schon auch ein ganz zentraler Moment ist. Weil, ja, ich meine, gut, natürlich, so Leute wie Žižek oder so, das sind schon auch natürlich sehr beliebte Denker und die halt auch rezipiert werden und klar, weil die halt auch irgendwie was mit Film machen und dann kann ich was spannen und kann man sich selber sozusagen auch sein eigenes Hobby zum Beruf machen, dass man halt gern Filme schaut und dann darüber irgendwelche, dass man auch wieder flapsig gesagt, tiefgründigen Artikel schreibt oder so. Aber ich glaube, also warum gerade zum Beispiel die Judith Butler auch zu so einer wirklich ganz, ich glaube, die wenigsten Leute haben sich angetan, wenn sie nicht wirklich tief drin sind, zum Beispiel Derrida oder so zu lesen. Dann ist es halt wirklich sozusagen eher diese Diskurstheorie und natürlich die Butler und alles, was da mit dranhängt und so. Und ich glaube, ja, meine Vermutung ist, dass das ganz stark mit dem Naturbegriff oder sozusagen der Art, wie damit umgegangen wird und dass das halt letzten Endes in so Performanzen aufgelöst wird, wo man sich sozusagen auch mit den Widersprüchlichkeiten und Kränkungen und allem, was halt so mit Natur einhergeht, die scheinbar irgendwie gelöst zu haben, behauptet und glaubt. Und ich glaube, diese Ausweichbewegung ist auch ein ganz zentrales Moment, auch wenn sie heute, wie gesagt, in meinem Vortrag nicht so eine Rolle gespielt hat. Aber ich glaube, diese Scheinradikalität ist sicher ein Moment. Und sie geht ja natürlich sozusagen in ihrer Scheinradikalität durchaus gegen Momente dieser Gesellschaft an. Es ist ja nicht so, dass die jetzt wirklich alles so annehmen würden. Aber Scheinradikalität eben in dem Sinne, dass, wie soll ich sagen, ja, zum Kern der Probleme klingt jetzt irgendwie auch blöd, aber sozusagen dazu letzten Endes nicht vorgedrungen wird, sondern da eigentlich ein sehr affirmatives Verhältnis besteht. Die Argumentation, ich habe es jetzt nicht ganz nachvollziehen können, Sie verstehen die Argumentation nicht, warum Ihre Anhängerinnen sagen, oder Ihre Anhänger sagen, dass es nicht in den Diskurs auflöst? Gut, sie selber sagt das ja auch, also sozusagen ihr, das ist ja das Interessante, ich meine, ihr erstes, zumindest das Buch, mit dem sie den Grundstein zu ihrem Ruhm gelegt hat, war ja Unbehagen der Geschlechter. Da wurde ihr das ja dann schon vorgeworfen, durchaus auch in der ganzen feministischen Debatte und von feministischen Kritikerinnen. Und dann ihr zweites Buch, oder zumindest nicht ihr zweites, aber sozusagen ein zweites großes oder auch das in dieser ganzen Diskussion ist, war ja dann Bodies That Matter, also Körper von Gewicht heißt es auf Deutsch, mit dem sie ja auf diesen Vorwurf geantwortet hat und dort halt auch versucht hat, zu begründen, warum sie das nicht täte, den Körper in Diskurs aufzulösen. Sie behauptet das ja auch von sich selber immer, dass sie das gar nicht täte. Wenn man sich das allerdings näher anschaut, tut sie auch in dem Buch letzten Endes nichts anderes. Ja, also es läuft darauf hinaus. Also vielleicht auch nochmal ganz kurz, um auf diese Sprachphilosophie nochmal zurückzukommen. Es gibt da eine Stelle, in der das, glaube ich, ganz zentral wird, auch weil da durchaus die halbe Parallelität vielleicht zur kritischen Theorie klar wird. Sie sagt sozusagen, der Körper, also es kommt mit dem Körper, kommt so ein Nichts irgendwie in die Welt, auf die Welt, das nach Einschreibung verlangt, so, also jetzt sinngemäß. Und sie sagt dann, sozusagen eben weil dieses nicht so unbestimmt ist, fordert es nach eben dieser Einschreibung, es ist eine Forderung an die Sprache. Und soweit könnte man ja noch sagen, okay, man geht mit, sagen, okay, es gibt eben dieses Verhältnis, sagen in diesem, dieser, weiß nicht, Subjekt-Objekt-Verhältnis, oder weiß ich nicht, wenn man sich, um das anzuschauen, irgendwie so eine Benjaminsche Sprache, also dass die Dinge halt irgendwie auch benannt werden müssen oder von sich aus danach streben, benannt zu werden. Die Frage ist halt dann, die sich dreht um die Frage der Benennung, also sozusagen sie sagt, das ist eine Forderung an die Sprache und im nächsten Satz sagt sie, das ist eine Forderung in der Sprache. Also sozusagen es sind nicht irgendwie vielleicht Körper oder etwas Außersprachliches, das als solches natürlich auch nicht unmittelbar zu fassen ist, sondern durch die Sprache hindurch, aber was sozusagen außerhalb einer Existenz hat, das ist eine Forderung, die da an die Sprache gestellt wird, die aber in der Sprache an die Sprache gestellt wird. Also sozusagen in dem Moment, wo sie das sagt, hebt sie es dann, löst es halt dann letzten Endes doch wieder im Diskurs auf. Es ist sozusagen dann die Sprache, die sich selbst den Namen gibt letzten Endes. Und das ist dann immer, sind immer diese Tautologien. Und deswegen würde ich sagen, natürlich löst sie das letzten Endes schon in den Diskurs auf. Auch wenn sie behauptet, sie tut es nicht. Mir wären die Stellen, wo sie es nicht täte, nicht untergekommen. Beziehungsweise wenn, dann stürzt sie sich selber in einen ganzen Haufen an Widersprüche. Es gibt so ein, also sie war irgendwie letztes oder vorletztes Jahr in Wien, das bei einem Vortrag, das erwähne ich nur deswegen, weil im Rahmen dessen auch ein Interview mit ihr geführt wurde und da wurde ihr auch mal wieder diese Frage gestellt. Und sie sagt, wie sie denn mit diesem Vorwurf umgeht, und dann sagt sie, ja, den Vorwurf kennt sie natürlich, aber das tut sie ja gar nicht, sondern was sie macht, sozusagen sie beschreibt den Unterschied der Geschlecht auf einem rein deskriptiven, auf einer rein deskriptiven Ebene bestreitet sie den überhaupt nicht, also dass es da irgendwie unterschiedliche Geschlechtsmerkmale gibt oder wie auch immer man sich das vorstellen kann, also soweit geht sie ja gar nicht ins Detail, aber sozusagen auf einer performativen Ebene bedeuten die halt nicht, sondern werden dann konstruiert und ähnliches. Sagt sie dort. Der Punkt ist allerdings, dass sie in ihren theoretischen Schriften sagt, es kann überhaupt keine deskriptiven Aussagen geben, weil eben die außersprachlichen Objekte, die dann keine außersprachlichen Objekte sind, sie schwankt da ja auch ständig, weil es halt das Problem ist, sozusagen entweder bezeichnet Sprache permanent sich selbst oder sie muss halt doch irgendwas bezeichnen, was aber dann irgendwie außerhalb des Diskurses ist, das aber irgendwie nicht sein darf und permanent wieder hereingeholt. Also dann ist es permanent von diesem Schwanken und von diesem Widerspruch gekennzeichnet, aber weil sie eben sagt, das, was da bezeichnet wird, ist so radikal leer, so radikal unbestimmt, das ist überhaupt, also es gibt überhaupt keine deskriptiven Aussagen. Jede Aussage, die ich treffe, ist eine performative. Wenn ich sage, das ist ein Sessel so, oder das ist ein Tisch, dann mache ich das damit. Es gibt nichts in dem Objekt, was danach drängt, so benannt zu werden. Ja, also das heißt sozusagen in dem Zeitungsinterview, wenn sie sagt, oder auch das Absurde, um natürlich das bekannteste Beispiel zu bringen, sie wollte die Hamas ja nur auf einer rein beschreibenden Ebene als Teil der globalen Linken bezeichnen, ihrer eigenen Theorie gemäß gibt es keine beschreibenden Aussagen. Es gibt nur performative Aussagen. Das hat eben sozusagen damit zu tun, wie sie das Verhältnis von Aussage und Ausgesagten fasst. Also entweder es gibt diese deskriptiven Unterschiede, dann müsste sie aber an ihrer Theorie was revidieren, oder es gibt sie nicht, dann kann sie aber auch nicht auf einer deskriptiven Ebene sagen, es gibt Geschlechtsunterschiede, biologische Unterschiede. Also sozusagen, es ist immer dieses Problem, in dem sie sich da permanent bewegt. Ja, und offen, ja, diese Interviewerin oder Interviewer hat da in der Situation dann nicht nachgefragt, aber ja, das wäre sozusagen genauso ein Widerspruch, wo man sagt, es geht aber nicht beides gleichzeitig. Entweder ihre Theorie der Performance ist falsch oder ist irgendwie so nicht haltbar, oder ihre Aussage, dass man irgendwie halt doch Geschlechtsunterschiede sehen kann und jenseits von Wertung ist falsch. Beides zusammen geht nicht. Und das ist sozusagen halt der große Widerspruch, der sich eigentlich durch das ganze Werk zieht. Meine Frage ist, wie er erschlossen hat, welches Verhältnis oder welches Verständnis jetzt der Poststrukturalismus zu dem Begriff der Totalität der Gesellschaft hat. Er hat insofern ein negatives, weil für ihn jegliche Form der Totalität, also zumindest dem eigenen Selbstverständnis nach ein abzulehnendes ist. Wie gesagt, ich glaube, durchaus schlüssig nachweisen zu können, wie Ihnen die Differenz oder sozusagen das Besondere, ja, dass Sie da irgendwie behaupten, was Sie ja letzten Endes nicht tun. Es ist irgendwie, sozusagen Sie behaupten, das Konkrete an der Hand zu haben, was aber in der Art eine Pseudokonkretheit ist, wie das Günther Anders am Heidegger schon kritisiert hat, dass das ja sozusagen immer nur eine unterschobene oder eine erschlichene Konkretheit ist. Also sozusagen, dass Ihnen das unter der Hand zur Totalität wird. Aber dem eigenen Selbstverständnis nach sind Sie natürlich gegen jegliche Form von Totalität. Weil sozusagen, also, aber da verschwimmen auch wieder alle Begriffe. Da wird Identität dann mit Totalität gleichgesetzt, weil halt sozusagen jede Identität eine Stillstellung dieser Differenz ist oder halt sozusagen ein Versuch, ihrer habhaft zu werden, was man nicht kann, und darüber Totalität herzustellen, darüber ein, sozusagen, Machert sagt ja auch, dass das postmoderne oder poststrukturalistische Denken ein postfundamentales sei, weil eben das moderne Denken eben durch diese Einziehung von solchen Substanzen oder metaphysischen Dingen sich permanent ein Fundament schafft, auf dem es, also weil es diese absolute Kontingenz nicht aushalten würde, diesen absoluten Schwebezustand, diese absolute Leere. Aber sozusagen, letzten Endes wird das alles identisch. Auch ganz besonders zu greifen ist, dass in einem Aufsatz von Derrida, also wo er das wirklich bis zur, der interessanterweise nur in der Erstauflage erschienen ist, in der Zweitauflage ist es irgendwie dem Lektor ganz offensichtlich aufgefallen und die haben gemeint, das kann man zumindest in der deutschen Version so nicht schreiben, der das dann auch nur mit Auschwitz vergleicht. Er sagt sozusagen, jede Sekunde kennt ihr Auschwitz, weil jeder Begriff ist so ein eigenes kleines Auschwitz, weil es irgendwie die Differenz vernichten würde. Und sozusagen, also wo halt wirklich alles, Totalität mit Identität und Vernichtung und dann wirklich eines wird. Und sozusagen, wo aber klar ist, sozusagen, also wo ja, was ja auch klar ist, wenn qualitative Bestimmungen eigentlich gar nicht möglich sind, weil sie permanent auch wieder unterlaufen werden müssen, dann sind ja auch qualitative Differenzierungen gar nicht möglich. Also sozusagen, dann wird halt Identität und Totalität gleich und das ist dann irgendwie gleich mit der Vernichtung von wirklich im handgreiflichen Sinne, dass dann irgendwie die Metapher von Auschwitz aufgefahren wird, von Differenz und Ähnlichem. Also ja. Das ist sozusagen, verschwimmt da alles sehr in einem, hat aber, glaube ich, auch, also wirklich auch ursächlich sozusagen mit der Art zu tun, wie da das Verhältnis eben gefasst ist, oder weil halt eigentlich begriffliche Bestimmung unterlaufen werden soll. Zumindest, ja, sozusagen sie muss, das ist ja immer das Zugeständnis, das sie machen, wenn man darüber sprechen will, muss man die natürlich vornehmen, aber gleichzeitig muss sie natürlich unterlaufen werden, weil sie sonst Gefahr läuft, zur Identität und zur Totalität zu werden. Aber einen Begriff von gesellschaftlicher Totalität in dem Sinne, wie die kritische Theorie das fasst, zu der können sie auch gar nicht kommen. Einfach aufgrund der ganz unterschiedlichen theoretischen Voraussetzungen oder theoretischen Prämissen.